Einen wunderschönen guten Abend zu FSN 24. Nach den Nachrichten bei uns heute Abend das Dienstagsduell. Und einige werden jetzt natürlich sagen, gut, es ist Montag, aber auf solche Kleinigkeiten scheißen wir schon immer hier bei FSN 24. Ihr habt es gesehen in die Nachrichten bei unseren geschätzten Kollegen, die genetische Analyse von David Alaba. Also, das wird weiterhin für Furore sorgen. Wir haben schon einige Leute heute da für dieses Duell zum allerersten Mal bei uns auf dem Kanal. Und ja, wir haben es beide eingeladen nach Wien, die zwei Streithanseln, zu einem Thema, wo man wirklich sagen kann, das spaltet das patriotische nationale Lager seit, ja, grob gesagt, 3 Monaten. Und ja, ich will die Leute natürlich auch sich selber vorstellen lassen, weil die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber es soll ja immer Leute geben, die jetzt vielleicht das erste Mal dieses Duell schauen, vielleicht auch deswegen, weil es zum ersten Mal stattfindet. Ja, ich habe eingeladen heute und ich schwenke jetzt dann um vom Wolfgang-Schröder-Modus wieder auf ganz normal, aber gut, jetzt schauen wir mal. Ich sage erstmal herzlich willkommen an Baldur und an Karl. Servus! Wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Tag, liebes FSN-Universum. Das ist eigentlich mein Satz gewesen, aber nicht heute. Die Frage ist, wie ist der Chat, damit er es immer nützlich macht bei uns hier im schönen Wien, kann er mal sagen, ob der Ton soweit in Ordnung ist. Aber ansonsten übergebe ich jetzt das Wort an Karl. Karl, stell dich doch mal selber vor. Danke, Patrick. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Möglichkeit habe, nach dem langen Corona-Irrsinn mal wieder ein Gefühl von Live-Auftritt zu haben. Also, mein Name ist Karl Richter, geboren 1962 in München, war zwischen 2008 und 2020 Stadtrat in München, dort die einzige inländerfreundliche Opposition. Ich war darüber hinaus 2014 bis 2019 parlamentarischer Referent des NPD-Europaabgeordneten Udo Vogt im Straßburger Europaparlament, bin darüber hinaus freiberuflich publizistisch tätig, habe mehrere Bücher veröffentlicht. Letztes Jahr ist mein 700-Seiten-Buch über Richard Wagner in zweiter Auflage neu erschienen. Außerdem habe ich unter Pseudonym letztes Jahr ein Corona-Buch zum aktuellen Irrsinn in unserem Lande verfasst. Russland, den europäischen Osten, kenne ich aus vielen Reisen. Ich bin gerne und häufig in Osteuropa, hoffe, das wird sich nach dem Corona-Irrsinn jetzt auch wieder verstetigen. Und ja, ich freue mich insofern auf die Auseinandersetzung mit dem Baldur heute Abend. Danke, Karl. Baldur, stellen Sie sich vor. Ja, ich habe 1983 das elektrische Licht der Welt erblickt und habe so auf nationaler Seite im Prinzip alles mitgenommen, was zur Verfügung stand. Ja, freie Kameradschaften, Burschenschaften. Mit Bündnichen war ich unterwegs, JN, NPD, bis vor wenigen Wochen. Da habe ich nach 20 Jahren dann auch meine Mitgliedschaft beendet. Und ansonsten kennt man mich vielleicht von dem metapolitischen Magazin Werkkodex. Das ist zurzeit allerdings pausiert. Weiter geht es jedoch mit Aventura. Da werden bald die nächsten Folgen erscheinen, hier auch auf YouTube. Und Resolut, einem neuen Projekt, einer Wissenssendung. Ja, zu verschiedenen Themen der Zeitgeschichte, Politik und Kultur. Könnt ihr schon mal auf beiden Kanälen gleich ein Abo dalassen. Und dabei würde ich euch erstmal gerne belassen, dass wir gleich in die Thematik einsteigen können. Ja, das geht leider noch nicht direkt, weil ich habe noch was vergessen. Das vergesse ich eigentlich meistens. Ich muss nämlich nur kurz Werbung für uns selber machen, wer uns also unterstützen möchte. Das ist euer. Wir sind jetzt wieder auf YouTube, deshalb habe ich die Adresse ändern müssen. Darf gerne mal bei uns vorbeischauen. FSNTV.de gibt es auch schöne Shirts, wo Antifas in den Kakao, durch den Kakao und mit in den Kakao gezogen werden. Bild ist eingeblendet. Model musste mal wieder ich machen. Selbst ist der Mann, ihr wisst ja Bescheid. Also wer uns da helfen will, darf das gerne tun. Ansonsten sage ich erstmal Hallo zu fast 250 Zuschauern. Das ist ja fast wie in alten Zeiten. Falls einige Fragen, ich lese es gerade im Chat, Vendetta steigt in wenigen Minuten ein. Der ist noch brav Abendkurse geben. Der klingt sich in Kürze ein. Das werdet ihr gar nicht mitkriegen, aber der ist dann jetzt auch gleich mit am Start. Ja, wie fangen wir jetzt das Thema am besten an? Es ist ja so. Und ich erlebe es ja selber in unseren ganzen Chats, in sämtlichen sozialen Medien, dass das ganze Thema ja wirklich hier zu Hass und Ausschreitungen innerhalb der Szene führt. Denn Wir haben tatsächlich einen erheblichen Anteil auf Pro-Putin-Seite, vor allem in diesem, ja, wie soll ich sagen, Ignaz Bert Neurechts teilweise Lager, so in dem Bereich. Auf der anderen Seite natürlich auch viele, die dieses Ukraine, die das aus der Sicht der Ukraine eben bewerten. Die Frage 1, die ich jetzt mal beiden stellen möchte, und vorhin hat da Karl angefangen, ich lasse jetzt einmal im Baldur die erste Antwort. Warum geht uns als nationales, identitäres, patriotisches Lager in der Bundesrepublik Deutschland, die ja der absolute Hammer ist, das weiß jeder, überhaupt etwas an, und warum ist Neutralität schwierig? Also neutral kann ich nur bei einer Sache sein, die klein und unwichtig ist. Und wenn ein Krieg auf europäischem Boden stattfindet, nur je nachdem, wo man wohnt, 5, 6 Autostunden entfernt, im übernächsten Nachbarland, dann geht uns das durchaus etwas an. Vor allen Dingen, wenn sich dieser Konflikt ausweiten wird. Wir spüren ja nicht nur, dass irgendwelche Preise steigen, sondern es gibt teilweise auch persönliche Freundschaften und Bekanntschaften, die davon betroffen sind. Und wir haben hier, ja, wenn wir jetzt allein nur mal Russland und die Ukraine betrachten, natürlich zwei Länder, die durchaus sehr unterschiedlich sind. Und warum ich als Deutscher, als Nationaler und als Völkerfreund auf der Seite der Ukraine stehe, hat im Prinzip tausend einen Grund. Natürlich gibt es da auch persönliche Gründe, aber was natürlich immer viel wichtiger ist, das sind die weltanschaulichen Gründe. Und bevor ich jetzt über das erste Duginstöckchen springe und da von West und Ost spreche, also die ganze Sache einfach nur in diesen zwei bekannten Blöcken sehe, wo am Ende ja oft Winston Churchill und Stalin dann wieder auf derselben Bank sitze. Können wir uns mal Russland kurz anschauen? Das ist ein Staat mit über 300 Ethnien, multikultureller Vielvölkerstaat, der im Prinzip absolut imperial und expansiv über viele Jahrhunderte bereits ein Neuntel der gesamten Landmasse auf der Welt mit 11 Zeitzonen und durchaus auch gerne noch eine 12. Zeitzone haben möchte. So ein Drittel der Bevölkerung sind, ungefähr die Hälfte der Bevölkerung nach wie vor rein kommunistische Parteien wählen und auch Stalin und die Sowjetunion nach auch aktuellen Umfragen als etwas Gutes ansehen und wo im Prinzip der gesamte Staatsapparat von der alten KGB-Klick genommen wurde, die seit 20 Jahren dort jegliche Opposition ausschaltet. Und ja, wo selbst in Friedenszeiten jedes Jahr tausende Soldaten sich selber umbringen, weil sie von ihren eigenen Kasernenkameraden auf übelst drangsaliert werden, wo es nur eine sehr geringe Wirtschaft gibt, wo nicht mal 30% der Leute einen Reisepass haben, wo Altersarmut ein Massenphänomen ist, wo auch nicht umsonst gerade aktuell massenhaft Waschmaschinen, Toilettenschüsseln und sonstige Objekte aus der Ukraine geklaut werden und wo man sich eigentlich nur stark fühlen kann, weil man mit Atomwaffen droht. Und auf der anderen Seite haben wir halt eben die Ukraine, ein ganz wichtiger Pufferstaat zwischen uns und Russland, was wir definitiv nicht als direkten Nachbar haben wollen, wo es meiner Ansicht nach und auch nach Statistiken den ja, größten weißen europäischen Bevölkerungsanteil gibt in ganz Europa, auch im Prinzip nach Russland, das größte Land Europas, eine enorme Nationalbewegung, die sehr viel leistet, wo wir wirklich eigentlich größten Achtung und größten Respekt haben sollten und viele Organisationen, mit denen wir gut zusammenarbeiten könnten. Und ja, ich kann es mit einem Satz erstmal abschließen. Wir haben auf der einen Seite sozusagen sinnbildlich die schwarze Sonne und ähnliche Zeichen, die dort jetzt von den Kampfeinheiten getragen werden. Und auf der anderen Seite Hammer, Hammer und Sichel mit dem, was dahinter steckt. Und insofern ist es für mich eigentlich nur verwunderlich, dass die politische Rechte oder Teile der politischen Rechten mittlerweile die Antifa-Arbeit übernehmen. Also die Antifa Urlaub machen, ja mal schön an die frische Luft gehen, raus aus den Ghetto- und Graffiti-Vierteln, weil wer den 8. und 9. Mai mitfeiert und von Nazis spricht und dergleichen, der benutzt nicht nur antifaschistisches Jargon, sondern benutzt auch diesen Geist. Und da gilt es dringend aufzuklären. So, wir haben ein paar Beschwerdelchen bekommen bezüglich deinem Ton, aber ich denke, das liegt daran, sobald der Karl mal wieder hustet, kann das sein, dass du leicht schlechter zu hören bist. Ich weiß, ist es bei dir möglich, dass du das Mikro ein bisschen näher bei dir hinkriegst? Aber ich, also der Schluss war jetzt alles in Ordnung. Also es war nur am Anfang ein bisschen schwieriger, aber müsste jetzt eigentlich gepasst haben ganz am Schluss. Ich habe mal versucht, genau, was auch ein guter Vorschlag ist vom Präzisionswerk. Wenn ihr nicht sprecht, dass ihr vielleicht euer Mikro stumm schaltet, das wäre natürlich der absolute Traum, dass ich quasi immer nur mit einem parallel rede, weil die Mikros, denke ich, zeichnen trotzdem die Umgebungsgeräusche ein bisschen auf. Gegen Ende hin waren wir jetzt alles okay, also es hat jetzt schon gepasst, also ich denke, inhaltlich ist da alles angekommen. So, Karl, deine Meinung dazu? Ja, Bevor ich auf den Baldur eingehe, und da kann man natürlich einiges nicht so stehen lassen, was er da von sich gegeben hat, grundsätzlich zu der Sendung. Es wäre natürlich schöner, beziehungsweise da hat natürlich der Moderator nichts davon, wenn sich die Kontrahenten nicht aufeinander die Köpfe einschlagen. Aber grundsätzlich von der Herangehensweise geht es mir also eigentlich in erster Linie nicht pro diese Seite oder pro jene Seite, sondern eigentlich sollten wir uns alle drei, so wie wir jetzt da sind, darin einig sein, dass es in erster Linie um deutsche Anliegen, um deutsche Interessen gehen sollte. Und wenn man sich darin mal sicher ist, dass man nicht für irgendeinen Drittstaat oder eine dritte Seite ist, sondern dass man in erster Linie die Zukunftsinteressen des eigenen Landes vor Augen haben sollte, dann sollte man von hier aus die Standortbestimmung übernehmen und überlegen, was ist dann unter dieser Warte für unser Land das Bessere? Was sollten wir vermeiden? Was sollten wir anstreben? Immer unter deutscher Warte aus. Deswegen war ich auch mit der Präsentation, mit dem Banner, das du rumgeschickt hast im Vorfeld. Ja, da wirken der Baldur und ich so ein bisschen wie Kampfhähne, die aufeinander losgeschickt werden. Der eine kriegt das Ukraine-Wapperl aufgeklebt, der andere das Russland-Wapperl und jetzt verprügelt es euch mal kräftig. Aber ich denke, und das habe ich die letzten Tage auf Facebook auch noch einmal unterstrichen, bei allem Streit, der tatsächlich in den letzten 2, 3 Monaten wegen dieser Ukraine-Frage im nationalen Lager ausgebrochen ist, sollte man doch immer nach dem Verbindenden suchen. Und ich denke, das Verbindende, das ist halt tatsächlich, dass wir in erster Linie an Deutschland denken und unsere eigenen Lebensinteressen vor Augen haben sollten. Und aus der Warte heraus, denke ich, sollte auch eine halbwegs normale und vor allem sachorientierte Diskussion möglich sein. So, das ist die Vorbemerkung jetzt zu dem, was der Baldur gesagt hat. Das sind natürlich viele Dinge, die man einfach in Frage stellen muss, beziehungsweise die man nicht so stehen lassen kann. Also ich bemerke immer wieder in diesen letzten 2, 2,5 Monaten, wenn von Russland die Rede ist, da sind Dinge im Schwange, die werden ungefragt als Stereotypen in den Raum gestellt, ob das der Putin als neuer Stalin ist, ob das die Kommunisten sind. Die Russen werden pauschal als Bolschewisten beschimpft. Das heutige Russland wird pauschal mit der UdSSR gleichgesetzt. Auch jetzt hier vorher war wieder von den Kommunisten die Rede. Nein, das stimmt nicht. Also wenn man allen Ernstes Putin mit Stalin gleichsetzt oder ihn als Neoimperialisten abstempelt, das wird der Sache nicht gerecht. Putin, und deswegen muss ich noch nicht mich beschimpfen lassen als Putin-Befürworter, aber ich maße mir schon an, dass ich Putin verstehe bin, beziehungsweise die russische, die Seite Putins, die kann ich verstehen. Vieles an der Ukraine, an der Seite der Ukrainer-Befürworter kann ich nicht verstehen. Ich halte Putin nicht für einen Kommunisten, aber Putin ist zweifellos einer der rationalsten Staatsmänner, der gegenwärtig in der internationalen Politik tätig ist. Wäre er das nicht, hätten wir wahrscheinlich schon viel, viel früher den Krieg gehabt, der jetzt ausgebrochen ist. Und man muss es wahrscheinlich zum guten Teil auch Putin zugutehalten, dass Russland heute da ist, wo Russland heute ist. Also Putin hat vor 20 Jahren eine unglaublich zerfaserte, an alle Welt verschacherte Konkursmasse der ehemaligen Sowjetunion übernommen, musste mühsam zuerst versuchen, das versoffene Erbe von Boris Jelzin wieder halbwegs zusammenzufassen und hat innerhalb der letzten 20 Jahre auf dieser Basis tatsächlich Großes geschaffen. Also das muss man neidlos und ohne jegliche Bewertung muss man das feststellen, ob das der Innenausbau ist, ob das das Wiedererstarken des russischen Militärs ist. Können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt und so. Man sieht es auch in der Provinz, wenn man über die Jahre hinweg einfach nach Russland fährt, dann stellt man fest, dass sich viele Dinge im Kleinen eben tatsächlich geändert, gebessert haben, auch für die kleinen Leute, auch für die Rentner, wenngleich natürlich in einem so riesigen Land mit einer großen Bevölkerungsanzahl es nicht leicht ist, von heute auf morgen westliche Standards zu erreichen. Das ist bis heute nicht der Fall. Aber ich weigere mich, ich wehre mich wirklich mit Händen und Füßen dagegen, gegen diese völlig unwissenschaftliche, völlig unhistorische, von Hass getragene Pauschalisierung, dass man Russland mit Stalins Sowjetunion gleichsetzt und da ständig die Kommunisten im Munde führt. Das ist nicht der Fall. Ich darf bloß darauf hinweisen, Putin hat letztes Jahr auf dem letztjährigen Waldei Forum. Das ist so eine Art internationales Presse- und Intellektuellenforum, was einmal im Jahr stattfindet. Und da hält Putin normalerweise irgendwelche Grundsatzreden. Die dauern dann oft 1 Stunde, 2,5 Stunden. Das ist mal bei uns vom früheren Ministerpräsidenten Edmund Stoiber gewohnt, dass einer 2,5 Stunden spricht. Und da lässt sich Putin meistens über sehr grundsätzliche Dinge aus. Und er hat dort auch dem landläufigen Vorurteil widersprechend, sehr gründlich mit den vermeintlich bolschewistischen Errungenschaften abgerechnet, die er nämlich interessanterweise gleichgesetzt hat mit den westlichen Genderverirrungen, mit denen man in Russland nichts zu tun haben will. Und er hat stattdessen, statt diesem progressiven linken Gender-Irrsinn, der bei uns um sich greift, er hat stattdessen für ein funktionierendes Staatswesen einen moderaten Konservatismus empfohlen. Also ich kann weit und breit nichts von Kommunismus entdecken. Selbstverständlich gibt es viele Menschen in Russland, die aus nostalgischen Gründen, die einfach aus dem Grund, dass früher alles besser war, an der Sowjetunion festhängen. Das ist legitim. Diese Leute gibt es auch bei uns, für die früher alles besser war. Und ich kann auch jeden Russen verstehen, der Sehnsucht nach der früheren UdSSR hat. Aber die heutige UdSSR ist weit davon, ein kommunistisches Land zu sein. Sie ist weit davon, von kommunistischen Werten getragen zu sein. Und man sollte einfach zur Kenntnis nehmen, dass auch Russland im 21. Jahrhundert angekommen ist. Also das mal ein bisschen zur Versachlichung. Dass man Russland nicht so von vornherein mit Vorurteilen, mit Stereotypen beklebt, die unzutreffend sind. Ja, die nächste Geschichte ist Ja, selbstverständlich. ich muss ja auf die Redezeit auch achten, Ja, verstehe, verstehe. weil ich würde ja in Baldur gerne was dazu sagen lassen. Ich mache bloß mal kurze Zwischenbemerkung dazu. Also zum einen, warum ihr dann natürlich aus Clickbait-Gründen schön die Ukraine und die Russland vorne bekommen habt, ihr habt ja Tendenzen. Und natürlich, das hier ist ja jetzt hier nicht nur, es geht ja hier nicht nur um Inhalte, sondern natürlich ihr seid ja die zwei Protagonisten im nationalen Lager, die jetzt da doch wirklich unterschiedliche Positionen vertreten. Ich denke, es ist jedem hier klar, dass Deutschland auf Platz 1 steht. Das denke ich, gibt auch keinen, der das einem von euch irgendwie abspricht. Aber trotz allem habt ihr ja unterschiedliche Ansichten zu dem Thema. Und ich lasse jetzt ein Baldur, eigentlich wollte ich jetzt eine Frage stellen an Karl, aber die lasse ich weg, weil sonst musst du schon wieder was reden und der Baldur langweilt sich sonst und das ist natürlich ganz gemein. Deshalb lasse ich ihn Baldur jetzt auf das bisher Gesagte von dir mal antworten. Erstmal mal einen Tontest. Könnt ihr mich hören? Test, Ich Test. höre dich wunderbar. Ja, also ich würde jetzt sagen, lass mich doch mal ausreden, aber dazu müsste ich ja erstmal reden. Und die älteren Zuhörer erinnern sich noch. Also hier ist der Baldur, Servus. Nee, alles gut. Ich höre dem Karl durchaus gerne zu. Aber ich habe ja eben schon ein paar Ziffern genannt. Wie gesagt, die Hälfte der Bevölkerung. Ja, es gibt, ich kann dir das auch gerne als Link nach dem Gespräch zuschicken, spricht sich nach wie vor für kommunistische Ideen aus. Das ist natürlich nicht mehr der klassische Kommunismus wie damals. Aber du kannst dir auch die Wahlergebnisse ansehen der Parteien, die teilweise stärkste Oppositionsparteien sind in der Duma und dergleichen. Man könnte jetzt viele Beispiele bringen, dass natürlich Lenin dort immer noch in seinem Mausoleum aufgebahrt ist. Die Stalin-Statue ist direkt daneben. Putin selber ist ja ganz stolz, dass sein Großvater Koch bei Stalin war. Er zeigt Besuchern ganz stolz seine Räumlichkeiten, in denen Stalin früher gelebt hat. Und es hat natürlich auch schon eine gewisse Aussagekraft, wenn jetzt im aktuellen Ukraine-Krieg, auf den wir dann auch gleich kommen sollten, oder zumindest auf zu den Dingen, die dazu geführt haben, wenn dann sogar vor Militärgebäuden in Melitopol und Cherson Hammer und Sichel aufgezogen werden. Also das sind nicht einfach nur irgendwelche Einheiten, die solche Fahnen dann mal auf ihre Panzer spannen, sondern wenn das eine Militärverwaltung macht, dann ist das definitiv eine Aussage. Und selbstverständlich gibt es auch eine kommunistische Langzeitstrategie und selbstverständlich gibt es noch viele Russen, natürlich nicht alle, aber die dieser oder ähnlichen Ideologien nach wie vor entsprechend anhängen. Aber kommen wir gern zu der nächsten Frage, die du dem Karl stellen kannst. Genau, weil ich wollte jetzt einhaken. Du hast ja gesagt, du bist Putin-Versteher und wir haben ja im Vorgespräch darüber geredet, dass du, genau wie ich, die Hand dafür ins Feuer gelegt hast, dass da kein Angriff erfolgt, weil der Angriff vielleicht jetzt nicht so gut, keine so guten Folgen haben wird. Wie konnte das, wenn du jetzt sagst, du bist Putin-Versteher, wie konntest du dann quasi da falsch liegen? Jetzt war das ganz blöde Frage. Ich bin auch falsch gelegen. Ich hätte gesagt, völlig unmöglich, dass da ein Angriff erfolgt, aber ich bin leider Gottes genauso falsch gelegen wie du. Aber du bist ja da deutlich mehr im Thema drin als ich. Ich kann mich im Nachgang immer beschweren oder sagen, ja, lag ich halt falsch. Aber warum bist du da falsch gelegen und wie ist da deine Ansicht im Allgemeinen dazu? Also ich habe keine Probleme damit, einzugestehen, wenn man falsch liegt. Das gehört zum Leben dazu. Aber gerade weil ich Putin für einen so rationalen und im Weltmaßstab auch überaus vergleichsweise moderat handelnden und zurückhaltend handelnden Politiker halte, man muss sich bloß vergegenwärtigen, wie genial er den Syrienkrieg entschärft hat, die Amerikaner wirklich auf diplomatische, halb militärische Weise dort weitestgehend von der Spielfläche vertrieben hat und wesentlich zur Befriedung, also des syrischen Kriegsschauplatzes beigetragen hat. Gerade wenn man das alles und vieles andere auf dem Radarschirm hat, dann weiß man einfach, dass Putin sehr, sehr rational und eigentlich wie ein Schachspieler handelt. Aber eben gerade in Ansehung der Folgen, die auch Putin und seinem Stab ja auf dem Radarschirm sein musste, was so ein Krieg für Folgen nach sich ziehen würde, musste ihm ja klar sein, dass ihm möglicherweise dort ein zweites Afghanistan droht, ein Abnutzungskrieg, und das ist die letzte Lösung, auf die man eigentlich kommen kann, wenn man vor verschiedene Optionen gestellt ist. Ich gehe davon aus, dass einfach bestimmte Dinge eingetreten sind, sich innerhalb relativ kurzer Zeit auch dargestellt haben, die Putin angezeigt haben. Es ist jetzt Handlung angezeigt. Man kann es nicht länger aussitzen, man kann nicht länger warten auf den nächsten Schritt der NATO, man kann nicht länger warten, dass die NATO jetzt vielleicht wirklich bis an der eigenen Haustüre steht. Und die Dinge haben sich ja innerhalb relativ kurzer Zeit dann auch tatsächlich entwickelt. Also ich persönlich gehe davon aus, dass den Ausschlag gegeben hat, dass auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 25. oder kurz am 20. Februar, also wenige Tage vor dem Ausbruch des Krieges, dass da auf der Münchner Sicherheitskonferenz der ukrainische Präsident Zelensky unverhohlen die Möglichkeit einer atomaren Bewaffnung der Ukraine ins Spiel gebracht hat. Und das ist natürlich, da schrillen dann natürlich schon irgendwo alle roten Lampen. Man hatte die Entwicklung der letzten 8 Jahre eigentlich schon seit 1994 auf dem Radarschirm. Man wusste, wie aktiv die NATO ist, schon seit 2008 mit der Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte. Man wusste ja, dass der Westen massenhaft militärisches Material in die Ukraine bringt. Zuerst war es nicht tödliches, dann seit einigen Jahren war das auch tödliches Material. Das hat ja überhaupt keine Grenzen mehr gekannt. Die Ukraine ist seit einigen Jahren ganz zielstrebig auf NATO-Standard hin ausgebildet und ausgerüstet worden. Wofür das alles? Also wenn man keine aggressiven Absichten hat, wenn man damit keine strategischen Absichten verbindet, dann hätte es das alles nicht gebraucht. Wäre man im Westen daran interessiert gewesen, die Ukraine als Pufferstaat zu erhalten zwischen West und Ost, dann hätte man die Ukraine in einem Status wie Österreich, wie die Schweiz belassen können, hätte sie nicht hochrüsten müssen, hätte nicht Millionen Gelder dafür investieren müssen, dass die Ukraine auf Hasspropaganda getrimmt worden ist, dass sie in ihrer aggressiven, russenfeindlichen Minderheitenpolitik bestärkt worden ist. Es waren ja 8 Jahre bis zu diesem Waffengang, wo Putin nur zugeschaut hat, dass die russische Minderheit im Osten der Ukraine benachteiligt, drangsaliert, terrorisiert worden ist. Irgendwann ist halt Schluss. Und es war ja auch ersichtlich, wenn man sich die Berichte anschaut, um den 24. Februar ist es offensichtlich zu einer Verstärkung der Kampfhandlungen gekommen, an der sogenannten Demarkationslinie. Dort ist eine Vielzahl von Gefechten ausgebrochen, Einschläge sind dort registriert worden, und dann wird in München davon gesprochen, dass die Ukraine atomar bewaffnet werden muss. Möglicherweise haben auch die Berichte über die Arbeit der Biowaffenlabore eine Rolle gespielt, die sich ja offensichtlich auch bewahrheitet haben, was am Anfang abgestritten worden ist von ukrainischer Seite. Dann hat sogar die amerikanische Staatssekretärin Nuland, eine ganz fragwürdige Figur, die immer bei Krisenherden ins erste Glied tritt, die hat das dann eingestanden, hat bestätigt, dass die Biowaffenlabore in der Ukraine angewiesen worden sind, möglichst ihre Proben, ihre Arbeit zu vernichten. Also es scheint schon was dran gewesen zu sein. Möglicherweise ist auch von dort Gefahr im Verzug gewesen. Also im Nachhinein, nach allem, was man inzwischen weiß, muss man wohl sagen, Putin hat keine Wahl mehr gehabt. Putin ist mit dem Rücken zur Wand gestanden. Er konnte nicht dulden, dass die Gefahr bis an die eigene Haustür heranrückt, dass die Ukraine möglicherweise dann innerhalb kürzester Zeit von der NATO atomar bewaffnet wird, und musste wohl oder übel zum Handeln schreiten. Im Übrigen ist die Sache, und das ist vielleicht auch noch ein Aspekt. Ich muss jetzt bloß wieder unterbrechen, weil du hast jetzt schon wieder ein paar Punkte hier gedroppt und ich muss jetzt dann auch mal in Baldur mal eine längere Erwiderung dann raushauen. Also wir haben jetzt Diverses gehört, Baldur, und zwar NATO-Osterweiterung, atomare Bewaffnung, Biolabore und Kampfhandlungen im Donbass. Das sind natürlich jetzt hier da werden immer die guten alten Fässer aufgemacht im Biolabor, über die man natürlich insgesamt relativ lang reden kann, aber zu dem bisher Gesagten, bist du der Meinung, dass Putin jetzt hier keine andere Wahl hatte? Und wie schätzt du das bisher Gesagte jetzt von Karl in etwa ein? Also was jetzt hier die ganzen Geschichten auch mit der Sicherheitskonferenz und so weiter und so fort dann eben betrifft? Es ist unglaublich schwierig, weil wir jetzt so viele verschiedene Punkte haben, darauf irgendwie zu antworten. Ich habe hier gerade nochmal die NS heute vor mir liegen. Wir hatten ja schon mal ein Vorspiel. Da hat ja der Sascha Kreuzig mich und den Karl interviewt. Ja, und wir haben das dann zugeschickt bekommen. Wir wussten vorher nicht den Text vom anderen. Und dann habe ich hier einen Satz von Karl, was es auch den Kriegsbeginn anbelangt. Da schrieb er halt erst, dass er sich halt geirrt hat. Ich hätte meine Hand ins Feuer gelegt, dass Putin nicht angreift. Und da schreibt er aber im nächsten Satz, man muss eins sehen, was Putin am 24. Februar losgetreten hat, ist ein völlig normaler konventioneller Krieg. Jetzt machen alle große Augen, erstaunlicherweise auch Teile der sogenannten rechten Szene. Ja, genau. Karl, so ist es ja. Aber ich habe mich halt nur schon damals gefragt, warum werden ich und andere Leute ausgelacht, die gesagt haben, naja, natürlich wird es einen Angriff geben irgendwann, ja, weil 150.000 Soldaten plus schwerste Gerätschaften, auch die Schwarzmeerflotte, rund um die Ukraine, die machen da mit Sicherheit kein Manöver und kein Training. Ja, eine typische Kreml, eine typische Moskau-Lüge, was dann natürlich von RT und Kompaktpapageien 1:1 übernommen wurde, die sich mal die Frage gestellt haben, kann man denn vielleicht so ein Training nicht auch in diesem riesigen Russland woanders machen? Muss man das rund um die Ukraine abziehen? Aber na gut. Also wir haben da einfach extrem viele Widersprüche. Was mir einfach nur wieder auffällt, ist, dass Putin zwar jetzt von Karl vielleicht nicht unbedingt verehrt wird, aber doch als irgendwie Genie und Stratege dargestellt wird. So, wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, also mal davon abgesehen, dass Putin ein altes KGB-Schlitzohr ist und er auch sagte, einmal KGB, immer KGB und absolut brutal jegliche Opposition ausschaltet und ja auch auf Reporterfrage nach dem ein oder anderen Mord einfach nur süffisant grinst und seine angeblichen 100.000, die er da jedes Jahr verdient, ja allein schon auf die Klamotten draufgehen, die er trägt. Ich empfehle da wirklich auch mal jedem, auch wenn es eine amerikanische Produktion ist, die Dokumentation von Nawalny über ein Schloss von Herrn Putin am Schwarzen Meer. Aber gut, wenn man uns jetzt mal ansieht, was ist denn passiert, nachdem er gewisse Handlungen getätigt hat? Was ist denn zum Beispiel mit der ukrainischen Armee eben geschehen, als er 2014 die Krim besetzte? Da hat er im Übrigen auch gelogen. Er hatte mehrfach auf Journalistenanfrage ganz klar gesagt, wir haben nicht vor, die Krim zu besetzen. Wir hegen nicht einmal den Gedanken daran. Ja, so. Gelogen hat dieser Typ ohne Ende. Da könnte ich zig Beispiele aufzählen. Jedenfalls, was ist passiert? Die Ukraine wurde, was Herr Karl auch im Prinzip sagt, militärisch modernisiert, das heißt auf gehobenen westlichen Militärstandards hin ausgebildet. So, was ist dann geschehen, als die Russen einen großen Teil des Donbass besetzt haben? Es haben sich eben solche Regimenter gebildet wie Azov, wo Karl in der NS heute geschrieben hat, das ist absoluter Abschaum, das sind Terroristenorganisationen wie die IS und die Unterstützer in Deutschland sind total durchgeknallt, was ich ja damit wäre. Aber gut, ist nicht schlimm. Ich bitte auch nur da mal kurz zu überlegen, ich soll auch sozusagen viele Grüße ausrichten von Azov-Kämpfern und anderen Einheiten und Regimentern, die mit diesen verwandt sind. Man sollte ein bisschen aufpassen, was man hier aus der BRD über diese Leute sagt, die schon seit über 3 Monaten im dicksten Bomben- und Raketenhagel stecken, wo, wie gesagt, wie ich es auch in meinem Artikel geschrieben habe, Sparta auf Kolberg trifft. Ja, weil Martin Sellner hat dazu mal eine ganz interessante Audioanalyse gemacht. Ich stimme da nicht mit allem zu, was er gesagt hat, aber er ist darauf eingegangen, dass es natürlich auch viele männliche ukrainische Kriegsflüchtlinge geben wird, die zu uns in die BRD kommen und die auch, weil sie sehr national sind, in die politische Rechte mit eingebunden werden. Und wenn die dann irgendwann mal auf irgendwelche Spaziergänger treffen, die mit Putin-T-Shirts herumlaufen und diese Leute als westliche Vollidioten, Abschaum und sonst was bezeichnen, dann wird es wirklich ungemütlich, ja. Und ich finde, uns steht es als allerletzte zu, die wir hier in der BRD wohnen, über ein anderes Land die Lanze zu brechen, beziehungsweise über die Leute, die sich dort vor Ort engagieren. Ja, wenn wir sagen, wir sind hier total fremdbestimmt und das ist alles ja total westlich dekadent und so weiter und so fort, mag ja auch in vielen Bereichen stimmen, aber die Ukraine ist da definitiv eine andere Hausnummer. Ich könnte es noch mal ein bisschen mit dem aktuellen Eurovision Song Contest vergleichen. Den finden wir alle bescheuert, aber in dem Fall mal als plastisches Beispiel, Ukraine Platz 1, BRD letzter Platz, ja, was also alle möglichen Verrücktheiten angeht. Also die haben alles Recht der Welt, ihre Heimat zu verteidigen. Und darüber gilt es sich nicht lustig zu machen oder diese Leute als Abschaum zu bezeichnen. Also 2014 hat sich das Regiment Azov gebildet. So, was ist geschehen, als die russische Armee dieses Jahr den Großangriff auf die Ukraine gestartet hat? So, welches Land wird denn sozusagen mehr entmilitarisiert? Ist es Russland oder ist es die Ukraine? Ja, wie reagieren die eigentlich die anderen europäischen Länder? Mal von Amerika und anderen Staaten ganz abgesehen. Macron bezeichnete die NATO einst als hirntot. So, auf einmal springt diese NATO aber wie von der Tarantel gestochen aus dem Bett. Alle Länder rüsten auf. Ja, selbst so Pazifistenstaaten wie die BRD investieren 100 Milliarden, gehen in die Vollen. Selbst Staaten wie Schweden und Finnland wollen nach fast über 200-jähriger Bündnisunabhängigkeit nun Mitglied der NATO werden. Selbst die Schweiz denkt darüber nach. Also wenn das Ziel Putins war, wenn er sich wirklich bedroht fühlte, dann muss man natürlich auch mal die Frage beantworten, ist Russland nun der große Bär? Ja, wie es immer so schön auf diesen Memes dargestellt wird, oder ein süßes kleines Stoffbärchen von Steif. Da muss man sich natürlich mal entscheiden. Wenn sich Russland aber bedroht fühlt, dann hat es ja in Zukunft definitiv mehr NATO. Und wenn Russland in ukrainische Gebiete vordringt, dann liegen sie ja noch enger, noch näher an der NATO. Also das wäre ja ein totaler Widerspruch. Also Putin als großer Stratege und als großes Genie, das leuchtet mir nicht wirklich ein. Ich hau mal dazwischen, also ich habe bis zu dem Syrien-Konflikt, würde ich Karl sogar zustimmen. Also ich habe da wirklich, ich bin ja auch jemand, der dann sagt, ja gut, besser als Obama ist Putin auf jeden Fall. Und da bin ich ja dann immer, ja, war ich da eigentlich relativ optimistisch. Also wenn der jetzt hier wirklich authentisch nationale Kräfte in Europa unterstützt hat, was ja zumindest teilweise passiert ist, hätte ich gesagt, naja gut, nehmen wir. Mit der Aktion jetzt aber, die halt aus meiner Sicht nicht zu rechtfertigen ist und wo ich ihm bald zumindest so weit zustimme, dass es jetzt ja nicht weniger Bedrohungen für Russland gibt, sondern eher mehr, wenn jetzt natürlich jeder, es ist ja jetzt quasi jedes Klischee erfüllt worden. Jetzt wäre die Frage, Karl, an dich, ist da jetzt wirklich, was ist jetzt aus deiner Sicht die weitere Strategie von Putin? Weil man sieht ja auch an der Armee, kommen wir später mit Sicherheit auch noch dazu, dass das jetzt hier, ja, vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Gerücht, ich weiß es nicht, wenn du dein Hauptschiff zum U-Boot machst. Gut, das Feuer ist immerhin gelöscht worden, das drauf ausgebrochen ist. Kann man als Erfolgsmeldung durchbuchen. Aber wie soll denn diese weitere Strategie jetzt aussehen? Also es ist ja nichts besser geworden. Wie siehst du auch die ganze Geschichte mit den Sanktionen? Also es ist sich ja eigentlich die Welt einig, dass das halt voll in die Hose gehen wird. Und ich bin geneigt auch zu sagen, dass man mit der ganzen Aktion halt hier Russland jetzt, das alles das, was du richtig gesagt hast, was Putin in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, quasi jetzt opfert. Wie stehst du dazu? Wie ist die Langzeitstrategie und wohin soll das führen? Also ich muss jetzt doch noch mal kurz auf den Baldur eingehen, weil er da doch auch ein paar Sachen loslassen hat, die man auch nicht wieder widersprochen lassen kann. Also die Geschichte mit Azov und Abschaum und was da alles im Raum steht, ich lasse mich ungern unter Druck setzen. Und wenn ich jetzt da auch bei unserem Gespräch hier wieder diese latente Drohung höre, die scheint ja offensichtlich so zum guten Ton zu gehören. Offensichtlich mögen es diese Ukraine-Freunde ja nicht nur ihre eigenen Landsleute zu massakrieren, zu foltern und zu drangsalieren, sondern sie bereiten sich ja offensichtlich auch schon mal vor, in anderen Ländern Andersdenkende genauso zu behandeln, und das akzeptiere ich nicht. Also tut mir leid, ich lebe hier in einem vergleichsweise freien Land. Ich habe bei aller Drangsalierung, die ich als überzeugter Patriot in den letzten Jahren, seitdem ich politisch tätig bin, erlebt habe. Ich habe gewisse Restbestände an Rechtsstaat, gewisse Restbestände an Meinungsfreiheit. Und wenn dann jemand kommt und sagt, da läuft einer mit Putin-T-Shirt rum und das wird dem dann vielleicht nicht so gefallen und dann lebt man gefährlich. Nein, tut mir leid, das akzeptiere ich nicht. Ich nehme für mich in Anspruch zu sagen, was ich denke, auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt. Und der ein oder andere, den ich persönlich für unappetitlich halte, aus bestimmten Gründen, über die man dann auch noch reden könnte, der muss sich das auch von mir gefallen lassen. Und damit möchte ich es bewenden lassen, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass hier Terrormethoden ganz subtil etabliert werden. Und das haben wir auf Facebook, haben wir das schon seit einigen Wochen, seitdem diese Diskussion da losbricht. Und offensichtlich scheint es so zum guten Ton zu gehören, dass man andere schon mal im Vorhinein einschüchtert und glaubt, Duftmarken abstecken zu müssen. Ja, tut mir leid, akzeptiere ich nicht. Ja, Also. Baldur, mal kurz reinhauen. Jetzt kommt schon langsam Feuer in das Ding. Ich bin ja immer noch entsetzt über das Statement von Karl Richter hier. Wir machen hier Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist natürlich das gar nicht, was ich sehen will. Das kann man das natürlich als Minderheitenmeinung Meinung hier einer von drei durchwinken. Aber Baldur, bitte. Also der Unterschied ist einfach. Ich bin durchaus auch ein harmoniebedürftiges Wesen, aber ich versuche mich vor allen Dingen auch im Ausland so zu präsentieren, dass man stolz auf mein Land sein kann. Und Karl, du hast ja selber in der NS heute geschrieben, dass du vor einiger Zeit in Odessa warst, ja, bei einem gemeinsamen Bekannten, der dort ein Unternehmen hat. So, du wurdest von den Leuten vor Ort wirklich aufs Gastfreundlichste, auf Herzlichste aufgenommen. Du warst in Odessa, du hast dann in dem Artikel geschrieben, dort sprechen die Leute alle Russisch. Das ist nicht richtig, aber sehr viele sprechen da Russisch, das ist klar. Du hättest dann aber der Fairness halber zum Beispiel auch mal erwähnen können, dass diese Leute natürlich trotzdem nicht in der Föderation wohnen möchten, sondern dass sie, was sie auch gerade jetzt machen, ihr Heimatland gerade verteidigen. Und du hast auch in der NS heute wieder einmal, beziehungsweise der Sascha hat darauf Bezug genommen, auch auf ältere Artikel von dir, der Ukraine im Prinzip ihre Nationalstaatlichkeit abgesprochen. Das ist auch wieder diese imperiale Ein-Volk-Behauptung. Also das heißt, du fährst in ein Land, du reist in ein Land, wirst von Leuten dort als Gast aufgenommen, denen du dann im Nachhinein ihre Identität absprichst. Und Das all ist doch das. ein Unfug. Ich reise doch nicht in ein Land, um dem Land die Identität abzusprechen, sondern ich habe 2014 mit Blick auf die Ukraine schon genauso gedacht, wie ich heute denke und spreche. Aber ich bin dort nicht in politische Mission hingefahren. Ich bin dort hingefahren, möglicherweise ein zweites Standbein, mir existenziell aufzubauen. Aber ich muss doch nicht mit den Leuten über ihr Land sprechen, das ein zutiefst korruptes Land ist. Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber wenn wenige Wochen später dann der Konflikt heiß wird, dann werde ich mich doch nicht verbiegen, sondern werde selbstverständlich die Dinge sagen, die zu sagen sind. War auch schon vorher so, du standest auf einer Liste, das weißt du selber von der Regierung, als Feind der Ukraine. Und nur durch die Mithilfe unseres gemeinsamen Bekanntes und einer Abklopfung des SBU, der SBU ist der ukrainische Geheimdienst, warst du nochmal da, aber du weißt ganz genau, dass du nicht mehr in die Ukraine hineinkommst. Und das hat seine Gründe. Das heißt, das, was du auf Facebook austeilst, was du in der NS heute austeilst und woanders, wo du anderen Leuten ihre Existenz im Prinzip absprichst, indem du sagst, die ganze Nation ist eine Farce, ist ein künstliches Konstrukt und so weiter und so fort. Ja, indem du die tapfersten Soldaten als absolute Abschaum und als Terroristen bezeichnest. Da sage ich dir einfach nur, das ist ja nicht eine Drohung von mir. Da sage ich dir einfach nur, wenn so etwas verkündet wird, das führt dann natürlich zu weiteren Eskalationen. Und ich frage mich auch, wenn du geschrieben hast, wenn du gesagt hast, du wolltest wegen den Corona-Zwangsmaßnahmen und der drohenden Impfpflicht und dergleichen und auch aus unternehmerischen Gründen in die Ukraine hinein, ja. Wenn der Westen so dekadent ist und dergleichen, da frage ich mich grundsätzlich bei diesen ganzen Leuten, die Russland in gewisser Weise glorifizieren oder so sehr auf die Ukraine schimpfen und dergleichen, warum wollt ihr dann noch in die Ukraine hinein oder warum wollt ihr in der BRD leben? Das verstehe ich nicht. Dann kann ich nur sagen, Euro in Rubel umtauschen, dabei und ab nach Russland. Aber das möchte niemand von euch. Also warum predigst du auf der einen Seite die großen Leistungen von Putin, hast dich aber damals nicht entschieden, zum Beispiel nach Russland zu gehen, um den Corona-Zwangsimpfungen zu entgehen? Das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Russland ist sehr schwierig, was Einreisebestimmungen angeht. Russland hat leider auch, genauso wie Ungarn zum Beispiel, ein sehr striktes Corona-Regime durchgezogen. Also es gibt schon Dinge, warum man abwägen muss. Und dann bekommt man die Information, dass sich in Russland niemand um Corona kümmert, dass die Leute dort als normale Menschen ohne Maske im Restaurant sitzen. Das ist lebenswert. Also und wenn bei uns dann die allgemeine Impfpflicht im Raum steht, dann überlegt man sich halt einen Plan B. Und warum dann nicht die Ukraine? Ich bin, wie gesagt, nicht in die Ukraine gefahren, um dort mit zu missionieren für die eine oder andere Seite, um dort Russland-Propaganda zu machen, etc., etc., sondern ich wollte mir das anschauen und unter Umständen ein zweites Standbein ins Leben rufen. Das hat der Krieg unmöglich gemacht, aber ich muss mich nicht verbiegen. So, jetzt hat das hier endlich mal die Dimensionen angenommen, die ich mir vorstelle, wo ich nichts mehr machen muss. Sehr schöne 10 Minuten gerade, weil ich habe hier schön mein Paulaner Spezi trinken können und es war Weltklasse. So muss das doch sein. Ohne Werbung dafür zu machen, weil die unterstützen uns natürlich nicht. Jetzt, Ja, deine Frage war ja ursprünglich im Raum, wie es weitergeht. ja, mal als kleinen Ausblick, also wir müssen jetzt dann eh schauen, was wir jetzt dann alles mit reinnehmen. Auch mal zum Thema Kriegsverlauf an sich, aber wie ist denn, wie ist, wie, du hast ja gesagt, du bist Putin-Versteher, was wird denn aus deiner Sicht jetzt dann passieren? Das weiß ich nicht, weil ich vielleicht, ich bemühe mich um das Verständnis Putins, aber Hellseher bin ich dann doch nicht. Ich weiß nicht, was passieren wird. Es gilt ja die alte Devise, dass jeder Schlachtplan nach dem ersten Schuss seine Gültigkeit verliert, offensichtlich. Und da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen. Auch ich habe mich lange genug mit militärischen Dingen befasst, war praktizierender Stabsunteroffizier, glaube schon, einen kleinen Einblick zu haben in die Verhältnisse. Es läuft nicht so, wie es wahrscheinlich geplant war. Das ist überhaupt kein Ding. Man kann noch viel weitergehen. Welche strukturellen Mängel stecken da dahinter, dass es offensichtlich zu solchen Mängeln, zu solchen Defiziten auf dem Schlachtfeld kommt? Auf der einen Seite, die Ukraine schlägt sich gut, hervorragend im infanteristischen Kampf, im Gruppengefecht, der Panzerbekämpfung. Das ist ohne jeden Makel zu bekennen. Die schlagen sich dort wacker, sind natürlich auch entsprechend auf NATO-Standards getrimmt worden, sind gut getrimmt worden, verstehen ihr Handwerk. Also da ist überhaupt nichts drumherum zu reden. Und auf der anderen Seite, auf der russischen Seite, läuft es offensichtlich überhaupt nicht so, wie es womöglich hätte laufen sollen. Man sieht bei der Siegesparade auf dem Roten Platz Jahr für Jahr topmoderne, ultramoderne Waffen. Aber offensichtlich gibt es von denen nur 20 Vorzeigeexemplare, die dann einmal im Jahr über den Roten Platz fahren. Und die anderen sind offensichtlich nicht in Serienproduktion gegangen. Und es scheint massive strukturelle Mängel zu geben in der Bevorratung, in der Materialerhaltung. Man sieht dort in der Ukraine Lichtkettenfahrzeuge, die nach wenigen Kilometern offensichtlich gehen die Reifen kaputt. Das kommt davon, wenn die Fahrzeuge monatelang irgendwo in feuchten Schuppen stehen und nicht bewegt werden. Das weiß man eigentlich seit der Grundausbildung, dass man die Fahrzeuge regelmäßig bewegen muss, damit die geschmeidig bleiben, damit ein gewisser Ölfeuchtigkeitsgrad in den Fahrzeugen ist. Und wenn man die dann natürlich nach möglicherweise jahrelanger Schuppen, Bevorratung im feuchten Schuppen an die Front schickt, dass dann natürlich die Mängel zutage treten, das ist auch klar. Also viele Dinge laufen nicht so, wie sie sollen. Möglicherweise hat damit auch Putin nicht gerechnet. Diese Möglichkeit ist in Rechnung zu stellen. Möglicherweise ist ihm von seinem engeren Führungsstab auch manches falsch berichtet worden. Das könnte darauf hindeuten, dass es dort tatsächlich autokratische Strukturen gibt. Ich sage autokratische, aber nicht kommunistische. Aber autokratische Strukturen, die dem transparenten Meinungsaustausch in der Führungsriege im Wege stehen, das alles ist möglich. Ich weiß nur natürlich nicht, welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Ich weiß aber auch nicht, was der ursprüngliche Plan war. War der ursprüngliche Plan jemals, die Ukraine militärisch besetzen zu wollen, komplett militärisch besetzen zu wollen? Ich glaube nicht, weil dann wären selbst die 250.000 Mann, die in Manöverzeiten im Dezember, Januar um die Ukraine herum gruppiert worden sind, dann wären auch die zu wenig, um dieses Flächenland mit 56, 58 Millionen Einwohnern zu besetzen. Also ich glaube nicht, dass es der ursprüngliche Plan war, die Ukraine komplett zu besetzen. Aber ich weiß auch nicht, welche Konsequenzen aus der bisherigen Entwicklung des Feldzuges gezogen werden. Ob jetzt eine Art kleine Lösung in Kraft tritt, ob beabsichtigt ist, im Osten die verbliebenen kampfkräftigen Verbände einzuschließen und dort zur Kapitulation oder zur Aufgabe zu zwingen. Es steht ja nach wie vor das Ziel Entmilitarisierung der Ukraine im Raum, ist möglicherweise geplant. Jetzt über Odessa hinaus die Landverbindung mit Transnistrien herzustellen, um die Ukraine so vom Schwarzen Meer abzuschneiden. Das alles weiß ich nicht. Ich weiß aber auch, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig ist, den Krieg einfach abzubrechen, schlicht und einfach aus dem Grund, weil aus russischer Sicht sollte Putin jetzt sagen, wir machen Schluss, wir stoppen alle Kampfhandlungen, dann hätte sich das Problem ja lediglich ein paar hundert Kilometer weiter nach Westen verschoben und er hätte nach wie vor mit einer hochaggressiven Ukraine vor der Haustüre zu tun. Vor allem aber hat der Westen ja überhaupt kein Interesse daran, jetzt zu einem Abschluss des Waffengangs zu kommen. Es ist ja erklärtes Ziel des Westens, das ist vor kurzem vom amerikanischen Verteidigungsminister in Kiew offen so benannt worden. Man will Russland nach afghanischem Vorbild in einen Abnutzungskrieg verwickeln, der Russland so schwächt, dass sich Russland so bald keine weitere Militäroperation dieses Zuschnitts mehr leisten kann, wie sie jetzt stattfindet. Also der Westen hat ja überhaupt kein Interesse, jetzt zu einem Abschluss des Krieges zu kommen, sondern der buttert vielmehr weitere Waffenlieferungen, weitere Milliardenkredite in die Ukraine. Hauptsache, dass der Krieg weit weg von Amerika auf europäischem Boden köchelt. Die Europäer machen sich selber wehrlos, indem sie ihre abgehalfterten Streitkräfte noch weiter ausdünnen und die Bundeswehr 7 ihrer Panzerhaubitzen 2000 dorthin schickt und Gepard-Panzer, die längst ausgemustert sind. Und selbst bei amerikanischen Herstellern wie Raytheon wird inzwischen gewarnt, man möchte nicht so viele tragbare Flugabwehrraketen in die Ukraine exportieren, weil man Schwierigkeiten hat, die Lücken wieder aufzufüllen. Das alles sind viele Unwägbarkeiten und ich kann ehrlich gesagt im Augenblick nicht sagen, wie es weitergeht. Ich hätte, wie gesagt, am 24. Januar in der Früh hätte ich noch gesagt, nein, es kommt nicht zum Krieg. Aber diese Gewissheit, diese Bestimmtheit, die fehlt mir im Augenblick. So, jetzt habe ich jetzt hier, punktgenau kommt Vendetta mit ins Boot, beziehungsweise habe ich ihn jetzt nicht erwischt? Habe ich dich erwischt? Doch, doch. Ja, da ist er. Ich bin da. Hallo zusammen. Punktgenau, halbe Stunde zu spät oder fast dreiviertel Stunde, aber gut. Ja. Aber jetzt sind wir ja alle komplett. Und jetzt muss ich bloß überlegen, also Baldur, du kriegst natürlich jetzt wieder auf diesen etwas längeren Wortbeitrag die Möglichkeit, was dazu zu sagen. Ich schiebe dir aber eine Frage gleich noch mit vorne weg dazu. Ja. Erstmal muss ich sagen, wir haben tatsächlich 500 Zuschauer. Was ist denn da los? Das ist ja erschreckend viel. Die Frage ist, es wird ja jetzt über diese Donbass-Region seit, also rein technisch gesehen, ist man ja seit 2014 in Kampfhandlungen. Und es werfen sich ja beide Seiten hier den gegenseitigen Genozid vor, mehr oder weniger. Da würde mich deine Meinung, also nach dieser Antwort jetzt dann interessieren, weil ja auch den Azov-Jungs quasi zugeneigt wird oder zugesagt wird, ja, die haben hier Terror verbreitet. Wie siehst du das? Also gut, erstmal zu der ersten Frage bzw. Geschichte, wie es nun weitergeht. Ich habe auch nicht die Glaskugel, aber die Situation ist halt sehr verzwickt, weil die Russen ungefähr mittlerweile 20% des ukrainischen Staatsgebietes besetzt haben und ja auch entgegen ihrer Versprechungen, wieder die nächste Lüge, eben nicht nur an dem Donbass interessiert sind. Ich darf an die Aussage Putins erinnern, wir haben nicht vor, uns irgendwo aufzudrängen. Ja, wir wollen nicht die Ukraine besetzen. Und nun haben wir natürlich trotzdem in den letzten Tagen und Wochen erlebt, dass der Generalsekretär der Partei Einiges Russland natürlich auch schon in Kherson gesagt hat, dieses Gebiet wird für immer russisch sein. Ähnliches ist es in Melitopol. Teilweise soll man jetzt nur noch in Rubel bezahlen können. Und diese typischen Mechanismen gehen los. Das heißt, man versorgt erst, und da kommen wir langsam in den Donbass, einige Querulanten hinter der Grenze mit entsprechenden Waffen, zieht dann eigene Soldaten, wie auf der Krim zum Beispiel, völlig unehrenhaft, ohne Hoheitszeichen hinzu, drangsaliert die eigentliche Bevölkerung. Im Donbass sind 1,5 Millionen Ukrainer geflüchtet, ja, stellt dann hunderttausende Pässe aus mit den übelsten Tricks, zum Beispiel, dass überhaupt alte Ukrainer dann noch an ihr Geld kommen können, um sich dann vor Ort etwas zu kaufen, um nicht durch die Kontaktlinie zu laufen, also durch die Hauptkampflinie, wo sie dann noch beschossen werden, um auf der ukrainischen Seite an einen Bankautomaten zu kommen. Und peu à peu, auch mit allen möglichen Fake News und False-Flag-Attacken, ich darf auch an das Beispiel mit der Autobombe erinnern, was 2, 3 Tage vor der militärischen Spezialoperation passiert ist, wo also behauptet wurde, dass es einen ukrainischen Anschlag gab auf einen Donbass-Polizeichef. Ja, dann ist aber 2 Tage später herausgekommen, dass das Nummernschild von seinem neuen SUV auf dem alten Militärfahrzeug montiert wurde, was sie dann selber auf dem abgelegenen Parkplatz in die Luft gejagt haben. Alle haben immer, von Alina Lipp bis Ignaz Barth und dergleichen, natürlich davon berichtet, riesige Detonation gehört, mal wieder die Ukrainer. Na, da sind wir jetzt gerade bei so einem Beispiel. Russland hat von Völkermord gesprochen. Bei diesem Fall, obwohl nicht mal eine einzelne Person dabei zu Schaden gekommen ist, also niemand hat sich wenigstens ein Bein gebrochen oder so. Und das wird fleißig geteilt in den sozialen Medien. Berichtigt wurde es anschließend nicht, obwohl es überführt wurde. Und so läuft das im Prinzip die ganze Zeit. So, wenn wir uns mal den Donbass anschauen, dann können wir erstmal Folgendes festhalten. Das ist dann auch einer der Gründe, warum natürlich Russland daran interessiert ist. Es ist ein ganz altes, rohstoffreiches Gebiet, Industriegebiet. Ja, war mal zu gewissen Zeiten angeblich sogar wirtschaftsstärkste Region Europas. vor allen Dingen halt mit diesen beiden Städten Luhansk und Donetsk, wo da im Laufe der Zeit auch russische Arbeiter angesiedelt wurden. Aber ich habe mal hier ein paar Fakten herausgelegt. Also im 18. Jahrhundert selbst noch 62% der Bevölkerung dort, dann wurde es später mehr, waren Ukrainer, da haben damals 250.000 Menschen gelebt, nur 64% waren Russen. Im 20. Jahrhundert lebten in der Region Donetsk bereits 1 Million Menschen. Wie gesagt, riesiges Industriezentrum in Europa. Dann in der ukrainischen Sowjetrepublik, das heißt so 32, 33, ja, gab es dann auch den bekannten Holodomor, wo Millionen Ukrainern durch Stalins Hungerpolitik, der die Ukrainer hasste, entsprechend umgekommen sind. Beim Donbass reden wir ungefähr von 9% des ukrainischen Territoriums, wie gesagt, Schwerindustrie, das heißt viele Chemiefabriken, Bergbautechnik, Elektroindustrie und so weiter. So, und 2014 gab es dann, wie gesagt, diese separatistischen Bewegungen, die schon sehr schnell mit den modernsten Waffentechniken aus Russland ausgestattet wurden. In den ersten Jahren gab es viele Tote. Wir reden hier, wie gesagt, vom ukrainischen Staatsgebiet, vom ukrainischen Territorium, wo dann Azov-Kämpfer und andere entsprechend natürlich dann auch mal zurückschossen, auch vor dem Minsker Abkommen 1 und 2 wohlgemerkt. Und es gab dann natürlich vor allen Dingen in den ersten Jahren sehr viele Tote, auf ukrainischer Seite ungefähr 45.000. Und diese Toten, die kann man sich ansehen, das könnt ihr euch auch in meinem Aventura-Kanal ansehen. Da geht man einfach vom Maidan zur St. Andreaskirche und da sind die alle mit Namen, mit Geburtsdatum, mit Todesdatum, mit Bild entsprechend verewigt. Ja? Tausende Opfer an den Wänden. Das ist nachweisbar, das ist belegt, im Gegensatz zu den dollsten Fantasiezahlen auf russischer Seite, wo ich auch immer wieder nachfrage und kaum was belegt ist. Aber vieles andere eben schon, wie zum Beispiel auch diese Flugabwehrraketen von den Donetsker Separatisten, die ja da im Juli 2014 das Passagierflugzeug von der Malaysian Airlines abgeschossen haben, wo auch erst alles wieder geleugnet wurde, wo dann aber auch später bewiesen wurde, dass es ein russisches Raketensystem war. Und wenn man jetzt mal die letzten Jahre betrachtet, da waren das, Moment, ich habe es mir hier irgendwo rausgeschrieben, 2021, da starben im Donbass-Konflikt gerade mal 25 Zivilisten, wie gesagt in der Regel der Ukrainer. Und 2020 waren es 26 Leute. So, und diese Städte sehen auch völlig anders aus, wie die Städte in Kharkov, Mariupol oder dergleichen. Da sehen wir Bombardement, da sehen wir Zerstörung jeglicher Infrastruktur. Und so viel erstmal zum Donbass, der, wie gesagt, sich ja, was die Kontaktlinie anbelangt, gar nicht so viel verschoben hat. Also auch da ist seit 3 Monaten ja im Prinzip nichts passiert. Die eigentlichen Raumgewinne waren ja im Süden zu verzeichnen. Karl! Du wirst ja da jetzt einiges wahrscheinlich etwas anders sehen, sehe ich das richtig? Nein, weil ich meine Aufgabe ist es nicht, Russland zu verteidigen oder russische Interessen zu verteidigen. Ich habe bloß in den letzten Jahren festgestellt, dass es tatsächlich von diesem auf diesem Konflikt im Donbass gibt es halt tatsächlich sehr unterschiedliche Seiten. Ich kann weder die Totenzahlen der einen Seite noch die der anderen Seite überprüfen. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal im Raum so stehen. Also ich weiß halt aus, dass die russische erzählt, das russische Narrativ ist, dass die russischsprachige Bevölkerung in der Ostukraine seit spätestens 2008 drangsaliert wird, als Fortsetzung auch der Politik, die vom Kiewer Regime vom Augenblick des Maidan-Putsches aus umgesetzt worden ist. Eine der ersten Maßnahmen war, dass man das Russische als Verwaltungssprache abschafft und so. Und dass man da natürlich unter den vielen Russischsprachigen kein besonders gutes Gefühl hat, was die nächsten Jahre unter einer solchen Regierung bringen werden, das verstehe ich auch. Aber wie gesagt, wir brauchen da jetzt nicht alles bis ins kleinste Detail hinein aufdröseln, weil da sagen beide Seiten, das ist Propaganda, dieses hat gestimmt, jenes hat nicht gestimmt, jenes ist Propaganda. Ich glaube, das führt zu nichts. Also da haben beide Seiten ihre Erzählungen. Ich verfüge weder über schlagkräftige Zahlen der einen noch der anderen Seite und muss das einfach mal im Raum stehen lassen. Aber ich stelle in Rechnung, dass die russischstämmige Bevölkerung im Osten ihre Gründe hatte, warum sie nicht in diesem Staatswesen leben will. Ja, Patrick, da würde ich ganz gerne kurz noch was zu diesem Sprachmythos sagen. Das ist nämlich auch wieder so eine typische Kreml-Ente. Da müsstest du aber schon sagen, Karl, dass nicht die russische Sprache verboten wurde. Ja, das ist auch völliger Unfug. Also ich kann das ja selber sagen, weil ich ja lange und oft in der Ukraine bin und in den verschiedensten Regionen. Das Gegenteil ist der Fall. Die russische Sprache hat sich in den letzten Jahren total ausgebreitet. Nehmen wir mal den Westen der Ukraine, Lemberg, ja. Da sagt er natürlich auch was. Ich glaube, du warst ja auch schon mal da. Also da hört man in jeder zweiten Ecke mittlerweile Russisch. Ja, das war vor 20 Jahren noch undenkbar. Da haben wir mittlerweile 30-40% der Leute, selbst in Lemberg im Westen, die Russisch sprechen. Selbst in den von dir so als böse bezeichneten nationalistischen Terrormilizen sprechen viele Kämpfer Russisch. Ja, also wir reden nicht davon, dass die russische Sprache in der Ukraine verboten wurde. Jeder konnte in der Öffentlichkeit ohne Probleme und erst recht im privaten Raum Russisch sprechen. Nein, das habe ich auch nicht behauptet. Das Sprachgesetz von 2014 besagt, dass das Russisch als Verwaltungssprache abgeschafft wird. Und das ist ein eindeutiges politisches Signal. Warte doch mal, lass mich doch mal ausreden. Dazu will ich ja gerade kommen. Ich belege das sogar, was du sagst, aber erklär's auch, warum das entsprechend gemacht wurde. Also erstmal Fakt festhalten, weil viele wissen es nicht und interpretieren es dann falsch. Nicht die russische Sprache wurde verboten. Und die Russen im Übrigen sind die Letzten, die das was dazu sagen sollen. Da kann man mal die Russlandsdeutschen fragen, ja, wie unsere Deutschen damals in Russland, was die an Sprachverboten erlebt haben. Da durften ganze Dörfer und Gemeinden nicht mal im stillen Kämmerlein Deutsch sprechen. Vollkommen richtig. Im Rande. Und dann gehen wir erstmal zu den Gesetzen ein. Und das ist eben nationale Sprach- und Kulturpolitik. Wenn Russland für die Ukraine, was de facto nun mal der Fall ist, seit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten, Jahren, der die russische Sprache sich mehr und mehr ausbreitet. Und du weißt selber, dass die Sprache, erst recht in einer globalisierten Zeit, vielleicht das letzte kulturelle, völkische Bollwerk ist. Dann ist es nationale Kulturpolitik. Wenn einzelne ukrainische Parlamente beschließen, dass zum Beispiel, und jetzt nenne ich dir konkret, was gemacht wurde, im Radio und bei Hörfunkunternehmen mindestens 60, Poroschenko hat es dann auf 75% hochgeschraubt, 75% oder 60%, also des täglichen Umfangs von Informationsanalyse und Unterhaltungsprogrammen in der eigenen Landessprache ausgestrahlt werden. Und diese Gesetze wurden dann auch teilweise auf bestimmte Schulen, Hochschulen umgewandelt, hatten dann aber in der Praxis nicht immer Erfolg, weil nämlich die meiste Fachliteratur, zum Beispiel vor allen Dingen bei medizinischen Hochschulen, in Russisch ist. Das liegt wiederum daran, weil eben in der Sowjetzeit die ukrainische Sprache bedrängt wurde und man all diese Bücher auf Russisch schreiben müsste. Ich habe dann auch oft nachgefragt mit Lehrern, die mir gesagt haben, ist kein Problem, obwohl es das Gesetz gibt, können wir trotzdem den Unterricht in Russisch abhalten. Was ich sagen will, dass man wieder jetzt als Drangsalierung der armen Russen dort verkauft wird. Das ist Schmarrn, das fand in der Öffentlichkeit so nie statt, auch generell. Ich habe eine Lizenz, ich glaube, das gibt es sogar bei uns in der BRD, dass gewisse Radiosender einen gewissen Anteil an deutscher Musik oder irgendwie so abspielen müssen. Also selbst bei uns, in unserem verrückten Land, ist das der Fall. Und genau das ist nationale Kulturpolitik. Ja? Karl, willst du da was dazu sagen? Ja, in den letzten Jahren war ja zum Beispiel auch immer dieses Hochschulgesetz, was in dem Fall die ungarische Minderheit angeht, im Gespräch. Es sind ja nicht bloß die Russischstämmigen, die sich in ihrer Sprache diskriminiert sehen, es sind ja auch die Ungarn. Es sind offensichtlich, so wie ich es mitbekommen habe, weiterführende Schulen in ungarischer Sprache unmöglich. Ungarn ist deswegen wiederholt vor die EU gezwungen, hat sich darüber beschwert, hat im Übrigen deswegen auch angekündigt, solange das nicht bereinigt ist, würde Ungarn den NATO-Beitritt der Ukraine torpedieren. Was die Russen angeht, gibt es inzwischen Importverbote, dass bestimmte russische Literatur, russische Filme, und da geht es nicht bloß um Propaganda, was der ukrainische Staat behauptet, sondern es geht also wirklich um ukrainische Literatur, russische Literatur schlechthin. Also da gibt es Importverbote, dass bestimmte Dinge einfach nicht gelesen werden sollen, vertrieben werden sollen. Also es erzählt mir keiner, dass die russische Sprache in der Ukraine nicht diskriminiert wird. Also die Sprachpolitik der Ukraine, so positiv es ist, das eigene in den Vordergrund zu stellen, auch mit Quoten festzulegen, im Rundfunk, in der Schlagerbranche und so weiter, das ist alles sehr positiv. Aber die Minderheiten- und Sprachpolitik der Ukraine seit 2014 schlägt leider sämtlichen europäischen Standards ins Angesicht und ist indiskutabel. Ja, was sage ich jetzt dazu? Also das ist im Endeffekt dann die gegenseitigen Statements. Würdest du jetzt dann nochmal was dazu erwidern, Baldur, oder lassen wir das so stehen? Nee, das können wir im Prinzip so stehen lassen, weil wie gesagt, wenn die eine Seite einem anderen Volk die komplette Existenz abspricht und dann andere Leute sagen, ja Moment, da könnte es aber vielleicht irgendwelche Sprachbehinderungen geben. Also was soll ich noch dazu sagen? Wir können zum nächsten Punkt kommen. Dann werfe ich jetzt mal einen Punkt ein. Vendetta, wie geht's dir? Gut. Wir haben. Nee, wir können schon weitermachen. Aber ich weiß halt jetzt gar nicht, wo ihr angefangen habt und wie das Ja, Gespräch das geht. ist Deswegen natürlich, du bist halte ich natürlich mich jetzt jetzt. erstmal ein bisschen zurück. Ja, naja, allzu lang. Wir haben ja gesagt, wir machen vielleicht 1,5 Stunden. Also, wir müssen mal gucken, wie lange das wir jetzt dann noch machen. Aber du darfst jetzt dann gerne was mit reinhauen zum nächsten Thema. Denn es ist natürlich so, wir haben seit dem 24. Februar einen Krieg dort, auch mit echten Panzern und mit echten Waffen. Und der ist ja, muss man sagen, nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Vor allem haben wir das Problem, dass natürlich wir jetzt in diesem Krieg, und da möchte ich jetzt mal einhaken, weil das auch wieder die Propagandameldungen beider Seiten sind, die einen sagen, ja, die Zivilisten werden als menschliche Schutzschilde benutzt. Also Azov und Co. würde quasi in Azovstal und anderswo hier die Zivilbevölkerung zum Schutzschild verklären. Und auf der anderen Seite haben wir dann Vorfälle wie Butcher und Co. Jetzt, also diese ganze Kriegsverbrechen und was jetzt da alles hier im Rahmen ist und was nicht im Rahmen ist. Ich würde jetzt dann mal wieder im Karl den Vortritt lassen. Also wie siehst du zum Beispiel so eine Geschichte wie Butcher? Da ranken sich ja auch, vor allem in den Spezialkanälen, nenne ich es jetzt mal, diverse Verschwörungen, nennen wir es mal darum, was jetzt da genau abgelaufen ist. Wie ist denn deine Meinung dazu und wie ist deine Meinung dazu zum zweiten Thema? Nämlich, ist es tatsächlich so, dass hier auch von ukrainischer Seite quasi krumme Dinger gedreht werden, nennen wir es mal so. Also in Butscha war ich nicht dabei. Das sage ich auch immer bei diversen historischen Themen. Ich reime mir da auch bloß eins und eins zusammen, überlege mir, welches Interesse hätte die russische Seite dort, die halbe Zivilbevölkerung zu massakrieren. Macht sich nicht gut, wird wahrscheinlich auch die russische Seite so auf dem Radarschirm haben. Dann kommt ja dazu, es war ja offensichtlich das Handynetz die ganze Zeit, als die russischen Truppen dort vor Ort waren in Betrieb. Es hat sich keiner darüber beschwert, dass dort Massaker stattgefunden hätten, dass sich die russischen Besatzer dort in irgendeiner Weise übergriffig verhalten hätten. Also die Variante, dass das die Russen waren, ist nicht besonders stichhaltig. Und ich will jetzt auch gar nicht auf die anderen Behauptungen eingehen, die da im Raum stehen und dass bei der Rückeroberung Polizeieinheiten unter einem Unternehmen Safari die Jagd freigegeben hätten auf vermeintliche Sympathisanten mit den Russen und so, sollen wirklich spätere Historiker erklären, was tatsächlich dort gelaufen ist. Ich bin in meiner langjährigen Laufbahn als Historiker eigentlich immer dankbar, wenn es dann später revisionistische Literatur gibt, wo dann irgendwann nach vielen Jahrzehnten die Wahrheit rauskommt. Ich hoffe, das wird alles nach diesem Ukraine-Krieg auch der Fall sein und wir werden die Wahrheit ungefiltert, ungeschönt irgendwann auf den Tisch bekommen. Also ich sage zu Butscher nichts. Ich möchte aber in Zweifel stellen, dass es dieses russische Massaker war, was behauptet wird. Was war die andere Geschichte, die zweite Frage? Was war denn die zweite Frage? Wer hat mir zugehört? Die zweite Frage war, ja, zwecks den Ukrainern. Behauptet ja zum Beispiel, gibt ja da Ja, diverse freilich Kanäle, diese. Intel, Slava, Z und wie sie alle heißen, die ja eben sagen, Ja, naja, diese, hier. ja, diese krummen Dinger, also die stehen für mich außer Zweifel, wenn Zelensky angesprochen wird von Journalisten und weist auf Menschenrechtsverletzungen durch seine Soldaten und ich glaube in dem Fall sogar auf die Azov-Leute hin und er sagt, ja mein Gott, so sind die halt. Also dann werden in ukrainischen Netzen werden Dinge rumgeschickt, die spotten jeder Beschreibung, die möchte ich auch nicht wiedergeben und da wird auch gar kein Geheimnis draus gemacht, weil sich die Leute offensichtlich gegenseitig damit brüsten und ergötzen und das sind mit Sicherheit keine russischen Propagandavideos und dann vor kurzem dieser Tage erst dieses Video, da werden irgendwelche ukrainischen Soldaten befragt, macht ihr Gefangene und dann geht der Journalist mit dem Mikrofon rum und der eine sagt, ja kommt überhaupt nicht in Frage, der nächste sagt, ja wir haben wichtigere Sachen zu tun und so, also ist offensichtlich auch keine russische Fälschung und so. Also ich halte es für ausgemacht, dass die ukrainische Seite viel Dreck am Stecken hat. Und wenn wir jetzt dazu kommen, zu diesen ständigen Vorwürfen, ja, die Russen bombardieren Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur, ja, deswegen, weil sich offensichtlich schon nach guter IS-Manier und die ukrainischen Streitkräfte und auch die Azov-Leute haben ihre amerikanischen Trainer gehabt. Die haben das den IS-Terroristen in Syrien genauso beigebracht. Verschanzt euch in Häusern, nehmt Zivilbevölkerung als Schutzschilde. Ja, und dass dann natürlich Repressalien kommen, das ist auch klar. Und so entstehen halt dann diese unschönen Bilder. Also um es kurz zu machen, ich will da gar nicht im Einzelnen die eine Seite reinwaschen und die andere Seite pauschal beschimpfen. Aber für mich ist es ausgemacht, dass die ukrainische Seite viel Dreck am Stecken hat. Ja, Baldur, jetzt kommt dein großer Auftritt. Du wirst es wahrscheinlich knapp anders sehen an diversen Stellen. Ja, ich gebe den Karl vielleicht insofern noch eine Frage, oder soll ich loslegen? Nee, ich wollte nur ein Ding, wollte ich kurz, weil es schaut immer so aus, als wäre ich hier so leicht parteiisch, aber es ist ja eindeutig klar, dass es auch ukrainische Kriegsverbrechen gegeben hat. Man hat ja eindeutige Videos gesehen, wo da russische Gefangene tatsächlich ernsthaft misshandelt werden, wo ich jetzt nicht an der Echtheit zweifle. Aber natürlich, jetzt darfst du. Also mir liegt es ja völlig fern, also wirklich so wie ich es sage, und das wäre ja auch unsinnig, das überhaupt irgendwie auch anders zu versuchen, zu behaupten, dass es keine ukrainischen Kriegsverbrechen gibt. In jedem Krieg, vor allen Dingen in jedem größeren Krieg, gibt es Kriegsverbrechen, es gibt auch Friendly Fire und so weiter und so fort. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Erstmal natürlich stellt sich die Frage, ja, wie viele Kriegsverbrechen gibt es auf der einen Seite und wie viele gibt es auf der anderen Seite? Da muss man erstmal festhalten, dass es auf russischer Seite enorme Kriegsverbrechen gibt. Die Leute stellen das ja teilweise noch ganz stolz auf ihre Profile, wie zum Beispiel dieser ganz irre Perverse da, der da dieses eine Säuglingskind sogar noch vergewaltigt hat und sich noch ein Messer von hinten in den Anus schob und dergleichen. Also Leute, die noch ganz stolz darauf sind, das ins Netz stellen. Dass Ukrainer selber über 1200 Ukrainer massakrieren in Butscha, wie Kompakt einmal gesagt hat, das sind Artillerieopfer und sonst was. Also Artillerieopfer sehen völlig anders aus. Und dann trapieren die da 1200 Opfer hin und auch die ganzen Leute selber, die Aussagen waren danach eigentlich auch recht eindeutig. Das finde ich eher für unglaubwürdig. Und es wurde ja dann auch eigentlich im Wesentlichen festgestellt, welche Einheiten das waren, die halt aus besonders östlichen Räumen Russlands kommen. Aber erstmal von Butscha abgesehen oder von dem, was sich in Mariupol abspielt, ist erstmal auch bewiesen, dass es zum Einsatz von sogenannten geächteten Waffen kommt, das heißt Hyperschallraketen, Vakuumbomben, Streumunition. Da gibt es wirklich mehr als genügend Videobeweise. Und es gibt massive Kriegsverbrechen der russischen Seite. Letztendlich werden ganze Städte und Regionen in Schutt und Asche gelegt. Und wenn eine ganze Stadt ja zerbombt wird, dann kann man sich auch am Ende nicht hinstellen und kann sagen, ja, da vielleicht ein Krankenhaus oder so, da waren Azov-Kämpfer drin, ja, und dann, dass man immer mit dieser menschlichen Schutzschild-Theorie kommt. Erstmal müsste man dann ja sagen, wo sollen sich die Leute sonst hinstellen? Sollen sie also die ukrainischen Soldaten aufs freie Feld stellen und sich einfach von der russischen Artillerie wegputzen lassen? Nee, das geht natürlich auch nicht. Und grundsätzlich, jetzt komme ich zum Wesentlichen, ist es ja nicht so, als ob wir hier von einem Fußballspiel reden, wo also zwei Mannschaften gegeneinander antreten unter gleichen Regeln, die das auch beide wollen. Ja, die Ukrainer haben die Russen nicht eingeladen. Sie stehen auf ihrem Heimatboden, dort kämpfen sie. Und ich habe absolut, das heißt Verständnis, aber ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass sie den Russen sagen, du passt auf, wenn ihr hierher kommt, erwartet euch die Hölle. Ja? Und dann gibt es noch einen wesentlichen Unterschied. Und zwar die Regierungen und die obersten Militärgerichte erkennen sie Kriegsverbrechen an, wollen sie auch zumindest in ihrer Öffentlichkeitsarbeit diese Leute entsprechend bestrafen oder nicht. Und da hat zum Beispiel die ukrainische Regierung ganz klar gesagt bei diesem einen Video, wo halt ukrainische Soldaten russische ins Knie schießen, dass sie diesen Fall entsprechend, dass sie diesem Fall nachgehen werden. Dann kann man natürlich sagen, gut, machen sie es wirklich, muss man schauen, was bei rauskommt, aber immerhin sagen sie etwas. So etwas würde der Kreml ja nicht mal sagen. Und das ist dann schon wieder ein anderes Beispiel. Ich gebe aber abschließend jetzt noch eins, um auch ganz klar sozusagen auf Karls Seite noch ein weiteres Beispiel einzubringen, aber um mal zu versuchen, die Sache ein bisschen zu verstehen. Ja, es gibt auch ukrainische Kriegsverbrechen, aber wie gesagt, wir reden hier von einem Krieg, der in der Ukraine stattfindet. Das sind nicht zwei Fremdenlegionen, die sich irgendwo in einem anderen Land treffen. Ich habe selber mit Leuten gesprochen, das war in den ersten Wochen, das hatte ich auch mal kurz in meiner Telegram-Gruppe erzählt, und da hat sich Folgendes zugetragen, nämlich durch massive russische Sabotageaktionen gab es einen Fall, dass sich ein russischer Soldat eine ukrainische Uniform angezogen hat. Also dazu muss man wissen, dass diese russischen Saboteure schon seit Monaten, vielleicht teilweise seit Jahren, in die Ukraine eingeschleust wurden. Und dann, als die russische Armee damals im Norden von Kiew stand, in Obolon, das ist so eine Hochhaussiedlung, gab es diese Aktionen. Russische Soldaten ziehen sich ukrainische Uniformen an, gehen dann zur einzelnen Straßenpatrouille, trinken dann erst noch gemütlichen Tee zusammen und schießen dann ukrainischen Soldaten von hinten in den Rücken. So, von einem Fall wurde mir auch berichtet, und zwar von Leuten, die ich persönlich kenne. Ja, nicht irgendetwas, was ich in den Nachrichten lese. So ist es passiert. Dieser Typ wollte sich dann absetzen, ist in ein paar Seitenstraßen rein, wollte dann wieder die Uniform wechseln und zu seinen russischen Freunden zurückgehen. Der wurde von den Ukrainern dabei aber dann aufgegriffen. Und ich sag's mal so, wie es ist. Also ich bringe jetzt selber ein Beispiel dafür an, was ihr jetzt nirgendwo eigentlich lesen könntet. Die Soldaten haben sozusagen völkerrechtswidrig, oder nicht völkerrechtswidrig, also im Gegensatz zu den Genfer Konventionen, ein Kriegsverbrechen begann, indem sie diesen Gefangenen dann der Zivilbevölkerung übergaben. Und die hat entsprechend gerichtet. Und das hat keine 5 Minuten gedauert. Jetzt kann man sich natürlich hinstellen und kann sagen, das ist ein Kriegsverbrechen, das ist richtig. So eine Aktion, darauf muss man mit Sicherheit nicht stolz sein. Aber vielleicht hat man ein gewisses Verständnis dafür, dass es das absolut Letzte ist, wenn ein Soldat sich eine fremde Uniform anzieht, auf die vermeintlich eigenen Kameraden schießt und sich dann wieder absetzen will, zu seiner eigenen Einheit. Und das ist der Punkt. Also ich werde jetzt hier nicht im großen Stil dann was dazu kommentieren. Willst du dann nochmal was darauf erwidern, Karl? Nein, es wird ja vielleicht so gewesen sein, ich war nicht dabei. Ja, das ist mein Satz, wenn es um diverse Geschichten von früher geht. Spiegel TV approved. Jetzt würde ich mal einen Vendetta mit einbinden, dass der auch ein bisschen was sagen darf. Ich würde nämlich mal ein bisschen was zum Kriegsverlauf sagen. Du bist ja jetzt eigentlich kein Diskussions... Ich hätte aber eigentlich zu dem Thema mal kurz eine Frage. Und zwar, Karl ist ja so ein bisschen so, ich sag mal leicht, da auf der russischen Seite, nennt sich jetzt mal. Ich habe jetzt ja gestern oder vorgestern ein Video gesehen von dem Professor Dr. Rieck. Ich weiß, ob du den kennst, Karl. Und der hat da auch mal ein bisschen drüber gesprochen, warum denn die Russen jetzt da nicht so gut performen, und der hat eigentlich einen relativ interessanten Punkt da reingebracht, jetzt bezüglich so Kriegsverbrechen. Und zwar hat er gesagt, und das stimmt ja auch, in der russischen Armee, da gibt es ja so, ich weiß jetzt den Fachbegriff nicht mehr, aber wenn du da als Rekrut reinkommst, hast du früher immer total auf die Fresse bekommen, und da sind ja auch teilweise Rekruten gestorben, also dass da mit extremer Gewalt in der Armee regiert worden ist. Und das soll zwar ein bisschen weniger geworden sein, oder einiges Regierung dagegen vorgekommen, das soll es aber immer noch geben. Ich glaube, das heißt irgendwie Herrschaft der Älteren oder irgendwie sowas. Und der Professor Rieck hat dann da gesagt, sowas, so ein Umfeld führt auch dazu, dass eher sanftmütigere Menschen in der Armee dann nicht tätig sein wollen. Und das führt zu einer kleinen Negativauslese, dass halt einfach nur Leute tätig sind, oder vermehrt Leute tätig sind, die halt ein bisschen eine kürzere Zündschnur haben, so sage ich das jetzt mal. Und sowas könnte natürlich auch zu solchen Kriegsverbrechen führen, obwohl der Krieg noch gar nicht so lange läuft, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, Wehrmacht 44, wenn du da 4,5 Jahre im Krieg bist, dass du dann vielleicht ein bisschen kaputt bist im Kopf. Okay, nach 3 Monaten muss es nicht sein. Aber bei den Russen, dass es in der Armee allgemein so ist, dass da ein gewisses Gewaltpotenzial eben vorherrscht, auch untereinander. Würdest du sagen, dass da was dran ist an so einer Sache? Ja, theoretisch selbstverständlich. Wenn ein Gewaltklima herrscht in einer Truppe, dann ist die Truppe natürlich tendenziell gewalttätig. Aber wie gesagt, wir sind da mittendrin in einem Propagandakrieg, der von beiden Seiten gnadenlos betrieben wird. Ich möchte mir jetzt kein Urteil darüber erlauben, welche Seite mehr Kriegsverbrechen begangen hat. Lass uns das im Nachhinein die Historiker klären. Das ist halt ein Grundproblem der russischen Armee, was Vendetta zu Recht angesprochen hat. Um auch da mal ein paar Fakten zu nennen. 2% oder nicht mal 2%, ja, der russischen Soldaten verlängern überhaupt ihre Dienstzeit. Das muss man sich mal vorstellen. Und die offiziellen Zahlen sind noch immer, dass über 3000 russische Soldaten, wie gesagt, in Friedenszeiten sich jedes Jahr selbst umbringen. Putin ist ganz stolz, dass es nur noch offiziell wohlgemerkt über 3000 sind, weil diese Zahl noch vor ein paar Jahren sogar wesentlich höher war, ja. Auch einer der Gründe, wie gesagt, es gibt kaum Unteroffiziere. Generäle sterben ja teilweise wie die Fliegen an der Front, weil sie an die Front gehen müssen, um überhaupt diese typisch sowjetische und auch heutige russische Hackordnung beibehalten zu können, da ansonsten völliges Chaos ausbricht und so wie wir es auch jetzt immer vermehrt lesen, sich die Leute sogar untereinander bei Beutezügen und bei Räubereien. Und das ist halt, wie gesagt, auch einer der Gründe, warum so viele russische Generäle sterben. Ja, also dass die russischen Generäle sterben, das ist ja maßgeblich sicher auch durch die Daten zurückzuführen, die von den Amerikanern geliefert werden. Also die leiten dann die russischen Sniper und Scharfschützen weiter, selbstverständlich. Und die nehmen die dann aus Korn. Aber wie gesagt, sonst sind die Generäle eigentlich in der Regel eher in einem Hauptquartier, was weiter entfernt liegt. Ne? Aber das Problem ist, wie gesagt, die fehlenden Unteroffiziere und überhaupt dort etwas Disziplin reinzubekommen. Und das hat natürlich dann auch die Auswirkungen, die wir jetzt immer mehr erleben, die auch in Kriegsverbrechen enden. Aber grundsätzlich ist dieser Krieg für mich ein Verbrechen. Ja? Also von einzelnen Kriegsverbrechen abgesehen. Ja, völkerrechtlich brauchen wir da nicht drüber diskutieren. Also ja, selbstverständlich, wer angreift, ist begeht normalerweise das Verbrechen eines Angriffskrieges. Das ist nicht das Thema. Aber es geht darum, in welchem Ausmaß welche Seite dann tatsächlich Dreck am Stecken hat. Und warten wir mal ab, was die Historiker später dazu sagen werden. Naja, aber muss man natürlich sagen, dass der Sieger die Geschichte schreibt. Ja, wir wissen ja, wie das in unserem Fall geendet ist. Und das wird natürlich auch so in der Ukraine sein. Wenn die Russen einen Großteil der Ukraine besetzen, wir glauben, denke ich mal, nicht mehr daran, dass es die ganze Ukraine sein wird, aber gesetzt dem Fall, ja, sie starten mit ihrer Entnazifizierung. Und dann wissen wir natürlich auch, was von der ukrainischen Geschichte übrig bleibt und was man den Ukrainern dann im Nachhinein alles vorwerfen wird. Das liegt natürlich auch ganz klar daran, wer den Krieg gewinnen wird. Ja. Also das mal als Schlusspunkt für diese Geschichte jetzt eben. Jetzt, was ich in Vendetta gerade fragen wollte, wenn man sich jetzt den Kriegsverlauf anschaut, ich denke, es kommt keiner drum rum, dass hier in Teilen die größte Blamage aller Zeiten geworden ist. Wie würdest du denn den Kriegsverlauf so beschreiben und was würdest du die zwei Protagonisten zu der ganzen Kriegsgeschichte fragen? Also allgemein, wie der Ablauf war und ja, ich weiß nicht, ob man die dann fragen, wie sie es einschätzen, wie es weitergeht dann an der militärischen Front oder wie sie das allgemein sehen, das ganze Thema. Ja, gut, ich muss sagen, die letzten Tage war ich jetzt nicht mehr ganz so im Bilde, was an der Front passiert, weil ich ja das Wochenende auf einem grandiosen, in Anführungszeichen, Parteitag war. Aber meine Meinung natürlich zu dem Konflikt, das habe ich ja in anderen Politik-Spezialsachen so schon getan. Ich bin ja da viel auf Twitter, da kriegt man halt viel Informationen. Ich denke mal, der Balder wird sagen, dass der Krieg jetzt, also wenn man das so sagen kann, eigentlich ganz gut läuft für die Ukraine, würde ich sagen, dass die das jetzt nicht ganz so schlecht machen. Es gibt auf Twitter ja immer trotzdem, ich sag mal so, wirklich sehr, sehr pro-russische Leute, die sagen, ja, das läuft schon alles noch so und was weiß ich, in 2 Monaten nehmen die Odessa ein und so weiter. Da vielleicht auch wieder mal Frage so an Karl, bist du da auch der Meinung, dass es das eigentlich alles noch halbwegs so im Raum läuft oder denkst du, dass die Russen sich da schon ziemlich, ja, verkalkuliert haben, so nennen sie jetzt mal. Wir haben vorher schon mal drüber gesprochen. Ja, also das denke ich mir. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der ursprüngliche Plan noch beibehalten wird oder ob man eine Planänderung vorgenommen hat. Zum Beispiel denke ich nach wie vor, dass es nicht beabsichtigt war, Kiew einzunehmen. Also ich halte es für wahrscheinlich, dass das ein Scheinangriff war. Man hat also eine ungeheure Truppenkonzentration dort vorgetäuscht. Aber wenn man mit insgesamt, was mein Kenntnisstand ist, mit 80, 90.000 Mann überhaupt reingeht in den Konflikt und Kiew hat meines Wissens 1,5 Millionen Einwohner, wahrscheinlich mehr, dann weiß jeder Blinde mit Krückstock, dass man mit solchen Truppenkonzentrationen keine Großstadt einnimmt und schon gleich gar nicht im Städtekampf, wenn man mit erbittertem Widerstand rechnen muss. Also ich gehe gar nicht davon aus, dass dieser Angriff auf Kiew überhaupt geplant war. Dann hat man umgruppiert, versucht jetzt offensichtlich im Osten die verbliebenen ukrainischen Verbände schwerpunktmäßig zusammenzuhauen, einzukesseln, dort zu binden. Und es ist ja auch so, dass Russland natürlich diese vielen Verluste, ja, sie mögen höher sein als die ukrainischen Verluste, aber die fallen bei Russland nicht ins Gewicht. Wenn Russland jetzt da drüben in der Ukraine 500 Panzer verliert, ja, deswegen hat Russland nach wie vor allein im europäischen Teil des Riesenreiches nach wie vor 12.500 Stück davon und im asiatischen Teil stehen noch einmal 10.000, von denen vielleicht viele dann auch wieder eingemottet sind und nur bedingt kriegsbedingt. Aber wenn überhaupt irgendwo von Abnutzungskrieg die Rede ist, dann leidet die Ukraine schätzungsweise mehr drunter. Es gelingt offensichtlich auch zum Großteil den Nachschub aus dem Westen, insbesondere das schwere, auf dem Satellit gut sichtbare Material zu unterbinden, dass es bei der kämpfenden Truppe ankommt. Man bombardiert jetzt neuerdings die Eisenbahnknotenpunkte, die Eisenbahnverbindungen. Auf diese Weise wird Odessa zum Beispiel schon relativ erfolgreich offensichtlich abgeschnitten. Aber wie gesagt, ich bin kein Hellseher. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt ist, jetzt Odessa einzunehmen und die Landbrücke im Süden herzustellen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ich weiß nicht, ob uns das Urteil zusteht, Stümperhaftigkeit, bei aller Unzulänglichkeit auf russischer Seite, aber im Wesentlichen scheint es offensichtlich nach Plan zu gelingen. Der Donbass wird nach und nach eingenommen. Es wird im Süden die Landbrücke zwischen der Krim und Russland hergestellt. Wie weit, welche anderen territorialen Ziele in Richtung Westen noch auf der russischen Agenda sind, das weiß ich nicht. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, läuft es für die russische Seite, wenn auch holprig, wenn auch mit viel Verlusten, nach Plan. Okay. Läuft es nach Plan, Baldur? Was sagst du? Ja, da ich den Plan nicht kenne, kann ich ja nicht sagen. Ja, gut, aber ja, also wir haben ja eigentlich immer unsere Meinung dazu gesagt, dass das natürlich, wenn ich jetzt sage, man will jetzt Kiew nicht einnehmen, checke ich halt die ganzen Aktionen an dem die ganzen Hubschrauber-Moves und alles. Das ist halt, weiß ich nicht, ob das dann alles so sinnvoll ist, wenn du dann nur so einen Scheinangriff fährst. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich kenne natürlich den Plan genauso wenig wie jeder andere. Aber ich denke, in keinem Plan der Welt wird die Moskau versenkt. Das traue ich mich zu sagen. Russische Panzer vom ukrainischen Bauernstand in Scharen abgeschleppt, ja. Also ich glaube nicht, dass es ein Scheinangriff war. Wenn man die gesamte Armee konzentriert in den Donbass geführt hätte, hätte man ja sicherlich einen besseren Stand. Aber gut, wie gesagt, wir haben den Plan nicht, wir können das nicht sagen. Wir wissen allerdings, was zum Beispiel Dugin ausgegeben hat. Ja, und wir sehen natürlich ganz klar ein Drängen in den Westen. Und die Frage ist halt, ja, wie erfolgreich sie sind. Je mehr die Ukrainer mit schweren Gerätschaften versorgt werden, umso erfolgreicher werden sie sich verteidigen können. Das ist das, worauf ich auch ganz klar hoffe. Vor allen Dingen im Donbass ist Artillerie von besonderer Wichtigkeit. Und selbstverständlich können die Ukrainer die Russen vollkommen zurückdrängen, weil sie sind auf ihrem Heimatboden, sie kennen sich vor Ort besser aus, sie haben die wesentlich höhere Moral und Motivation. Und sie sind ja auch nicht dümmer als die Russen, vielleicht sogar eher im Gegenteil. Und wenn sind auch nicht weniger von den Soldaten her, allemal an die ganzen Territorialkräfte denkt. Und wenn sie die entsprechenden Gerätschaften bekommen, können sie die Russen komplett zurückdrängen. Ja? Das Problem ist einfach nur, was momentan entsteht, dass man schon durchaus davon ausgehen kann, dass auch möglichst bald die jetzt besetzten Gebiete dann halt eben komplett annektiert werden, weil das versetzt Russland in die Position, das ist natürlich perfide, aber man muss sagen, wie es ist, dass sie halt eben diese Räume als ja, dass sie das halt eben unter Atomwaffenschutz stellen. Das ist ja jetzt russische Föderation. Damit schließt man eine Rückeroberung im Prinzip aus. Das ist dann auch kein Bestandteil mehr von kommenden Friedensverhandlungen. Super praktisch, ja. Ist ja eigenes Territorium und nicht mehr fremdes. Und damit setzt man natürlich auch international die Ukraine unter Druck, indem dann natürlich immer vermehrt, das spüren wir natürlich auch schon in der BRD, dann die Diskussion aufkommt, ja, jetzt wollen wir aber endlich mal Frieden und jetzt hören wir mal mit den Waffenlieferungen aus und die Ukraine kann ja nicht gewinnen und so weiter und so fort. Das ist halt die Befürchtung ebenso, dass sie versuchen, natürlich andere Regionen, Transnistrien und vielleicht auch nochmal Belarus, wie es so schön heißt, mit hineinzuziehen. Und da wird man eben sehen, wie weit sie gegen den Westen drängen. Es gibt natürlich auch die Wünsche von einigen Moskau-Freunden, dass man eine Landbrücke bis nach Königsberg schlagen will. Unsere ehemalige Region ist ja eine vollgepumpte militärische russische Exklave. Und mitten halt ja in Europa. Und die Sache wird sicherlich noch mehr eskalieren. Das wird nicht abmildern. Ja, da stehen uns also weitaus größere Eskalationen bevor. Aber je mehr die Ukrainer die Russen zurückdrängen können, umso ruhiger ist es auch für uns hierzulande, weil Russland versucht ganz klar, die dritte Weltmacht zu sein. Ja, versucht sich nochmal in einer größeren Größe darzustellen, Einfluss in Europa zu gewinnen, die Amerikaner herauszudrängen. Und das wird natürlich dann bei uns zu viel mehr Turbulenzen führen. Dann haben wir nicht nur ein Problem, die Amis, dann haben wir zwei Probleme. Jetzt als mehr oder weniger, gehen jetzt auf die 1 Stunde 30 dann langsam zu. Wir haben ja, glaube ich, 7 Minuten Vorlauf gehabt, aber ich als Abschlussthema, man könnte natürlich über diese ganzen Geschichten hier, glaube ich, noch 15 Themen aufmachen und bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, wie man so schön sagt, diskutieren. Aber was wären denn jetzt bei euch die Botschaften ins eigene politische Lager? Also wenn ihr jetzt euch hinstellen könntet und sagen, wir haben ja jetzt das große Problem in Anführungsstrichen, dieser Streitpunkt, die einen sind eher so auf der Russland-Putin-Fanboy-Seite, die anderen eher Ukraine, Azov und so weiter und so fort. Und ich sehe es ja, ich habe es am Anfang erwähnt, auch bei uns in den Chatgruppen, dass sich da richtig gut aufs Maul gegeben wird. Was wären denn eure Botschaften ans, nennen wir es mal, rechte Lager, wie man jetzt aus eurer Sicht damit umgehen sollte mit dem ganzen Ding? Jetzt mal völlig unabhängig voneinander. Ich würde jetzt den Karl als erstes mal um Statement bitten. Ja, man sollte doch versuchen, wieder zu einer rationalen Standortbestimmung zurückzukehren. Das schließt ja automatisch ein, dass man aufhört, diesen irren Ukraine-Hype damit zu machen. Welches nationale Interesse haben wir, abgesehen von irgendwelchen nostalgischen Verbrüderungsgeschichten, dass wir die ukrainischen Nationalisten und ihren Befreiungskampf so toll finden? Aber was haben wir speziell als Deutsche davon, dass wir genauso an der Seite von Baerbock und Bild-Zeitung die Ukraine unterstützen? Und ich muss also wirklich lachen, dass da deutsche Nationalisten, die sich ganz stramm in der Pflicht unserer Vergangenheit gegenüber sehen, dass die plötzlich mainstreamiger auf der ukrainischen Seite marschieren als der bundesdeutsche Bevölkerungsdurchschnitt und so die Ukraine unterstützen wollen, damit das Geschäft der NATO betreiben. Also dümmer geht es meines Erachtens nicht. Also ich würde es ja verstehen, wenn man wenigstens sagen würde, nein, dann lass uns als Deutsche uns dort raushalten. Ich halte es überhaupt nicht für ausgemacht. Es gibt keine Belege dafür, für diese angebliche russische, putinsche Langzeitstrategie. Der will nach Westen ausgreifen. Was weiß ich, er will seine Ruhe haben. Er will seine Ruhe an den Grenzen haben. Die NATO ist ihm zu dicht auf die Pelle gerückt und gut ist es. Aber Russland, die Sowjetunion waren selbst im tiefsten Kalten Krieg verlässliche Öllieferanten, verlässliche Energielieferanten. Dort sollten wir wieder hinkommen, auf ein gutes, halbwegs gut nachbarschaftliches, erträgliches, rationales Einvernehmen. Und ich muss da nicht lange an Bismarck erinnern, dass es für Europa und insbesondere für Deutschland immer gut gelaufen ist, wenn man gute, einträgliche Beziehungen zu Russland gehabt hat. Man muss mit niemand ins Bett gehen. Es gibt dieses schöne alte Wort, dass Völker keine Freundschaften kennen, sondern nur Interessen. Genauso sehe ich das auch. Aber gerade unter dem Interessen Standpunkt halte ich es einfach für vernünftiger, zu Russland einen ausgewogenen, neutralen, gut nachbarschaftlichen Stand zu haben, als dieser vom Westen aufgeblasenen Ukraine, die ein von der NATO hochgerüsteter, völkerrechtlich völlig inakzeptabler, aggressiver Satellitenstaat ist, in den Arsch zu kriechen. Davon haben wir nichts. Vom Schulterschluss mit irgendwelchen fragwürdigen nationalistischen Schlagetods haben wir meines Erachtens auch nichts. Also um es kurz zu machen, wir sollten uns auf unsere eigenen Interessen besinnen. Wir sollten schauen, dass wir zu Russland ein ideologiefreies, spannungsfreies, nachbarschaftliches Miteinander pflegen. Und dann wäre Europa, wäre die deutsche Rechte schon sehr viel weiter. Ja, Balbio, du wirst das knapp anders sehen, schätze ich jetzt mal. Deshalb jetzt deine Zeit ist gekommen. Du darfst deinen Standpunkt da raushauen. Ich will natürlich auch auf das eingehen, was der Karl sagt. Also erstmal eine Anmerkung zu den Mainstream-Medien. Ich habe das in meinen Kanälen auch schon öfters erklärt. Ich liebe momentan die Bild und Antonia Hofreiter ist super. Ja? Ich höre mir den total gerne an und ich würde mir mit der Kompakt nicht mal den Allerwertesten abwischen. Es gibt nur ganz wenige wirklich sozusagen rechte politische Medienformate, die ich momentan genieße. Das wird nach dem Krieg natürlich wieder anders sein. Aber mir ist nicht die Marke wichtig, ja, das Logo sozusagen, der Name, sondern der Inhalt, da wir immer so gern von Inhalten sprechen. Und da liefern die Mainstream-Medien, was den Ukraine-Konflikt angeht, weil sie nun natürlich auch mal amerikanisiert sind sozusagen und NATO-Hörer und dergleichen, aber eine recht gute Recherche ab. Und ich habe noch nie nach dem Motto gehandelt, nur weil die Etablierten irgendetwas sagen oder die sogenannten Systemmedien, muss ich dann das komplette Gegenteil behaupten. Das ist eine Reaktion eines bockigen kleinen Kindes. Ich bringe das immer so mit dem Beispiel mit den Grünen. Wenn die Grünen jetzt sagen würden, Robbenkloppen ist scheiße, muss ich mich doch nicht hinstellen und muss sagen, immer truff auf die Viecher, ja, bis also alles eisrot ist. Das macht für mich keinen Sinn. Ja, da geht es nämlich wirklich mal um Sinnhaftigkeit. So. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass etablierte Systemmedien etwas Richtiges behaupten und es ist dann erst recht interessant, weil sie ja etabliert sind und erst recht dann sind sie zum Teil eigentlich auch geeignet. Was die politische Rechte angeht, erleben wir wirklich in weiten Teilen, natürlich nicht bei allen, aber in weiten Teilen ein absolutes Totalversagen, weil sie zum einen die Gunst der Stunde überhaupt nicht nutzen. Wir sprechen hier immerhin nicht von einer patriotischen, sondern sogar von einer nationalistischen Welle der Begeisterung, die in dieses Land hineinschwappt, wo also selbst im Bundestag eine grüne Abgeordnete den nationalistischen Ruf Slava Ukrainer sagt. Und natürlich ist das von denen nicht ernst gemeint und dergleichen. Aber die Bürger sind doch drin in der Thematik. Und jahrelang musste ich mir als völkischer Reaktionär von den Modernisierern immer anhören, wir müssen anschlussfähig sein, wir müssen bürgernah sein. Und jetzt, wo also mitten die kleinste Landesbäckerei hinein das Thema Ukraine auf dem Tisch ist und man eigentlich mit den Leuten super darüber sprechen könnte, und ich mache das zum Beispiel in meinem Umfeld, was Entnazifizierung eigentlich bedeutet, dass man Butscha mit anderen Ortschaften mal in Verbindung bringt, wo wir auch damals entnazifiziert wurden. Das wird von vor allen Dingen von der neuen Rechten, aber auch von weiten Teilen der sogenannten alten Rechten nicht gemacht. Im Gegenteil, man verpasst nicht nur die Chance, sondern man feiert sogar den 8. und 9. Mai mit. Und da hört es bei mir eben auf, weil ich bin Nationalist, ich habe eine Weltanschauung und nur weil einer biologisch aus meinem Volk entstammt, steht er noch lange nicht mit mir in der gleichen Reihe. Das ist ja bei der Antifa auch nicht anders. Und wenn man, wie gesagt, mittlerweile die Sprache und gewisse Aktionsformen der Antifa übernimmt, dann muss ich schon ganz klar sagen, hier läuft aber erheblich was falsch. Und wenn man sagt, Putin befreie uns und dergleichen, was Karl zum Beispiel auch nur auf einer seiner Facebook-Seiten geschrieben hat, dass er sich zumindest vorstellen könnte, dass es ganz gut wäre, wenn auch die russischen Panzer bis nach Berlin kommen, dann hat das nichts mit uns Deutschen zu tun. Ja, das muss ich mal ganz klar sagen. Mir geht es darum, dass ich weder von Washington noch von Moskau noch von Brüssel aus regiert werden möchte. Ich möchte in einem Deutschland leben, was seinen Namen verdient. Und ich möchte mit meinen europäischen Nachbarländern, und das ist eben nicht Russland, zusammenarbeiten. Und deswegen habe ich mein Projekt Aventura und so weiter und so fort. Und deswegen ist es das, was ich betreibe. So, und zusammen sind wir über eine 500 Millionen Menschen in Europa und hätten eine unglaubliche Kraft, auch militärisch betrachtet. Und wir wären nicht mehr abhängig von den USA oder von Moskau. Und ich kann auch mit niemandem zusammenarbeiten, wie Karl das so schön sagt, nachbarschaftlich oder auf Augenhöhe, wie es ja auch gerne heißt, der nicht einmal erlaubt, dass ich mit ihm über gewisse geschichtliche Fragen sprechen kann. Das, was Putin auch gemacht hat mit seinen neuen Gesetzen. Also alles unter drakonischste Strafe stellt, was der neueren Geschichtsschreibung entgegenwirkt und der es zu einer Staatsreligion erklärt hat, seinen Sieg über mich zu feiern. Wenn ein Russe sich mit mir an einen Tisch setzen möchte, sehr gerne, freue ich mich genauso wie bei einem Ukrainer letztendlich. Aber dann muss er sozusagen im übertragenen Sinne erstmal meine ganzen geraubten Kulturgüter wiedergeben. Und aufhören, seinen Sieg über uns als Staatsreligion vor sich ranzutragen und auch wirklich auf Augenhöhe mit mir arbeiten. Und das, was zum Beispiel AfD-Delegierte abliefern, als sie nach Moskau gepilgert sind, das ist einfach nur unterwürfig. Da hat auch kein Russe Respekt davor. Das ist einfach nur peinlich. Und wir werden auch grundsätzlich nicht mit Moskau zusammenarbeiten. Da muss ich leider ein paar Leute enttäuschen. Das ist auch das Gleiche wie mit Trump und mit dem Weißen Haus. Ja. Was ist das für eine Diskussion? Auch dieses ganze Diskutieren über die Geopolitik. Das erinnert mich an zwei Flöhe, die sich um den Hund streiten, auf dem sie sitzen. Ja, es gibt nationale Organisationen und Parteien im Ausland, mit denen können wir zusammenarbeiten, wenn wir es bei denen nicht verkacken, indem wir irgendwie irgendwelche Putin-Memes teilen. Das ist das, was wir machen können. Karl, willst du da was antworten drauf? Es ist in der Tat richtig, dass sich die deutsche Rechte neu wird finden müssen. Tatsächlich wäre die Gelegenheit jetzt gut gewesen, auch die eigene Position zu klären und die eigenen Interessen von Grund auf neu zu definieren. Die Formel, die Baldur ausgegeben hat, dass ich weder von Moskau noch von Washington regiert werden möchte, vollkommen richtig, absolut seiner Meinung. Ich gebe zu bedenken, wenn wir den Krieg gewonnen hätten, würden wir unseren Sieg nicht anders feiern, als die Russen das heute tun. Ich habe jedes Verständnis dafür, dass es die Russen so tun, wie sie es tun. Ich muss dieser Nostalgie, dieser Sowjetnostalgie nicht anhängen. Ich habe aber Verständnis dafür, auch wenn ich selber natürlich nicht im Traum auf den Gedanken käme, den Sieg über uns vom 8. Mai 45 zu feiern. Das ist völlig, völlig absurd. Ich denke, die wichtigste Hausaufgabe, die betrifft unser eigenes Lager, dass wir uns nach diesem Krieg, der leider Gottes viele, viele Geister gegeneinander aufgebracht hat, wir müssen irgendwie wieder zu einem Auskommen miteinander kommen. Wir müssen irgendwelche gemeinsamen Grundwerte im rechten Lager definieren. Wir müssen vielleicht manche Leute, Strebungen, Beströmungen ausscheiden, mit denen es keine gemeinsame Zusammenarbeit geben kann. Das ist alles richtig. Aber ich sehe letzten Endes diesen Krieg, wo ich Baldur auch recht gebe, dass der noch für viele Eskalationen, für viele Eskalationsstufen gut ist. Wir sind gerade erst am Anfang, aber dieser Krieg, der ist mit vielen Chancen verbunden. Und die sollten wir, solange es bei uns noch halbwegs ruhig ist, nutzen, um unsere eigene Position zu klären, damit wir wenigstens in irgendeiner Weise was daraus gelernt haben und vielleicht schlagkräftiger in die Zukunft gehen können. Ja, Karl, da können wir ja auf eine Ebene kommen. Wenn du diese gleichen Bestrebungen hast, in Ordnung, aber dann müssen wir das doch einfach nur konsequent anwenden. Ja? Und dann frage ich mich aber, wie soll das gehen? Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel, was ja auch dann zu ein paar Auseinandersetzungen geführt hat oder auch zu dem Punkt zum Beispiel, warum ich meine Parteimitgliedschaft beendet habe. Und da sind es nämlich nur zwei Schritte von Putin bis zur NPD, so lustig sich das Ganze anhört. Ja? Nein, da muss ich wirklich widersprechen. Also da sitzt du auch einem Irrtum auf. Ich meine, ich habe mir diesen Video von dir die letzten Tage angeschaut mit vier Klicks von Putin zur DS. Ja, aber du kannst mit einem Klick von Putin ins Weiße Haus kommen, indem er dort anruft und so. Also ich halte das für Spind. Also es ist nicht so, dass in der NPD die Putin-Fans das Sagen hätten. Letzten Endes ist die deutsche Stimme auch nicht gleichzusetzen mit NPD, sondern pflegt auch einen gewissen Meinungspluralismus und so. Aber ja, Moment mal bitte. Lass mich doch gerade ausreden. Ich habe dich auch aussprechen gelassen. Meinungspluralismus, schön und gut. Aber wo fängt er an und wo endet er? Das Problem, was wir doch haben, ist doch, dass wir im Prinzip in der politischen Rechten kaum noch eine gemeinsame weltanschauliche Basis besitzen. Es ist eben so. Das ist richtig. Ja, genau. Aber das ist so, wenn du zum Beispiel monatlich bei dem Presseorgan einer eigentlich nationalistischen Partei jemanden eine Plattform gibst, der als größtes Sprachrohr von Dugin gilt und da immer seine Werbeartikel setzt, der er selber sagt, also das ist Dugins Zitat, ich bin ein trojanisches Pferd, der Typ ist super ehrlich, ja, der macht keinen Hehl daraus. Und ich habe ja auch ein paar andere Zitate in dem Video genannt. Und das ist ja nur ein Beispiel, was ich hier gebe. Und darum geht es doch. Das heißt, wir können immer unseren Meinungspluralismus feiern und uns über alles und mögliche Gedanken machen und diskutieren und philosophieren ohne Ende, bis am Ende halt eben nur noch Chaos, Anarchie und Nihilismus herrschen in den eigenen Reihen. So. Also bist du fertig? Entschuldigung. Ja. Ja, nein, also ich muss sagen, mich haben speziell die letzten paar Wochen, wo ich den Krieg bloß noch irgendwie aus dem Blickwinkel, aus dem Augenwinkel wahrnehme, weil der läuft ja mal zugunsten der einen Seite, mal zugunsten der anderen, ist nicht mehr so das Wichtige. Aber was mir viel, viel wichtiger erscheint, zumal wenn ich mir dieses ganze Aufeinander rumgehacke im eigenen Beritt anschaue, dass die große Chance und was wir wirklich hinkriegen sollten, das ist, dass wir irgendwie möglichst unter Hinzuziehung aller möglichen Gesprächspartner, also sowohl pro-ukrainischer, fanatische pro-ukrainische wie Putin-Höriger, wie auch immer man die bezeichnen will, aber sollten möglichst alle, die irgendwas zu sagen haben, sollten an einen Tisch kommen, möglichst auch mit AfD-Vertretern, und dann sollte man aus diesem Beritt eine gemeinsame programmatische Plattform herausdestillieren, die möglicherweise klein ist, die sich vielleicht auf vier oder fünf zentrale Punkte künftiger politischer Arbeit deutscher Nationalisten, deutscher Patrioten konzentriert, aber irgendwie so etwas müssen wir hinkriegen, weil so wie wir jetzt sind, einschließlich des Parteistatus, einschließlich dieses Hängezustands, den die NPD am Wochenende hinbekommen hat, sind wir eine Nullnummer. Und da wird uns kein ausländischer Bündnispartner helfen, wir selber. Wir müssen es mit dem ganzen Kopfkapital, was wir im eigenen Land ja aufzubieten haben, müssen es irgendwie hinkriegen, eine tragfähige Plattform für die künftige Arbeit hinzukriegen. Ja, darum geht es doch gerade, dass wir uns auf das eigene konzentrieren. Und dann sehen wir aber doch die Probleme, dass sich eben, manche bezeichnen es als völkisches Stockholm-Syndrom, im Westen vor allen Dingen diese Ami-Hörigkeit, ja, und in Mitteldeutschland, im sogenannten Osten der Republik, diese Moskau-Hörigkeit. Ja. Das ist doch gerade der Punkt, dass man doch der Überzeugung sein muss, kein fremdes Volk oder erst recht nicht irgendein Staatsoberhaupt Amerikas oder Russland, also halt eben eines multiethnischen Vielvölkerstaates, wird uns hier heraushauen oder wird mit uns auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Wie viele Stunden und wie viel Zeit hat es gekostet, von all diesen Leuten sich in irgendwelche QAnon-Bewegungen, Trump-Bewegungen oder auch teilweise Orban-Le Pen-Bewegungen, also typisch rechtspopulistische Geschichten, ja, hinein zu verträumen oder halt jetzt diese ganzen Putin-Fans, anstatt eben wirklich die eigene Souveränitätsfrage zu stellen, auch was gerade wieder jetzt ein wichtiges Thema wäre, wo das ja überall diskutiert wird, die Souveränität der Ukraine. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. So, und darum geht es ja. Und nichts anderes mache ich. Ich bin hier kein, natürlich, gut, ich bin da als ein Zufall in gewisser Weise, dass ich dann vor dem großen Kriegsbeginn der Ukraine herumgereist bin und ich habe da natürlich meine persönlichen Bezüge und so weiter. Aber natürlich geht es um die deutsche Position. So, aber deswegen streite ich ja gerade dafür, weil ich diese ganze Moskau-Hörigkeit einfach nicht mehr ertrage und ich möchte, dass wir uns hier auf Deutschland und Europa konzentrieren. Darum geht es doch. Ja, lass uns versuchen, irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten Nägel mit Köpfen zu machen. Es muss ja irgendwelche Zirkel, irgendwelche Foren oder Plattformen geben, wo man das, was sich einige Leute jetzt für Gedanken machen, das muss ja irgendwie gerinnen in Ergebnissen. Ich weiß nicht, wie es ausschauen soll. An dem Krieg können wir persönlich, kann ich persönlich und du auch nicht, wenig ändern. Aber wir müssen wenigstens versuchen, für unser Lager irgendeine tragfähige Plattform hinzukriegen. Ja, aber dann sollten wir anfangen, dass wir halt nicht so Sätze raushauen wie Russen befreit uns in Berlin. Na, das hat nämlich dann nichts mit unserer Souveränität zu tun. Wir wollen die Russen bitte fernhalten, ja, auch nicht als direkte Nachbarn haben. Und dann können wir vielleicht gerne eines Tages mit ihnen freundschaftlich zusammenarbeiten. Ein Warenaustausch gibt es sowieso immer. Ja, und dann kümmern wir uns erstmal um die Amis sozusagen und um manch andere fremde Einflüsse. Wir haben ja ganz andere Probleme als eigentlich diese Diskussion. Aber das ist doch gerade der Punkt. Deswegen sollten wir doch eigentlich dafür sein, dass die Ukrainer die Russen so weit wie möglich von uns fernhalten, dass wir nicht auch noch dieses Problem besitzen. Tja, sag jetzt nichts dazu, Also weil ja. grundsätzlich, ich habe jetzt immer gehofft, dass einer von euch beiden nichts mehr sagt, weil eigentlich ist ja das jetzt einigermaßen ein Ja, versöhnliches Ende, wenn ja. man eben sagt, wir haben es ja jetzt in der ganzen Diskussion, und ich habe nebenbei auch den Chat zum Teil verfolgt, man hat ein bisschen Diskussionsbedarf und natürlich sind die Positionen da völlig unterschiedlich. Aber der Idealfall wäre natürlich, dass man sich irgendwie zusammensetzt und wenn das nur ein paar Einzelpunkte sind, auf die man sich einigen kann, wo sich dann wieder das komplette nationale Lager dahinter vereint, nenne ich es jetzt mal, auch wenn man in diversen Ausprägungen vielleicht anderer Meinung ist, das wäre natürlich eine gute Sache. Was sagt Vendetta dazu, um den mal wieder reinzuholen? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie lang das jetzt heute noch geht. Ich habe natürlich ein paar Fragen vorbereitet. Ja, Wir also ich haben hätte immer jetzt alle. hier tatsächlich, weil wir ja eigentlich 1 Stunde 30 angesetzt haben. Das ist doch wurscht, wir können ja länger machen. Bitte? Da ist doch wurscht, wir können auch gerne länger machen, Ja, oder? Da also beantworten. wenn Vendetta sagt, er hat ein paar super Special-Fragen, dann hauen wir die Ja, da also raus. ich beschränke mich auch vielleicht auf zwei und vielleicht ist ja eine auch schon beantwortet. Aber Ja. die wird jetzt sogar an Baldur gehen, aber vielleicht ist die auch schon beantwortet worden. Und zwar, ja, Baldur, wie siehst denn du die NATO so? Weil du bist ja eher so pro-Ukraine. Und wenn man sich das ja anschaut, immer so NATO-Osterweiterung und dann wird hier noch Partnership for Peace, dieses NATO-Programm da in der Ukraine gemacht und dann rüstet man die Ukraine noch hoch und die Russen sind halt einfach die Russen, die halt in Russland leben und schauen so und sehen, dass die NATO halt immer weiter an die in ihre Grenze rankommt. Und wie hätten die sich denn jetzt, ich sage jetzt mal so, verhalten sollen, richtig, die Russen aus deiner Sicht? Weil ich weiß, Putin hatte im Dezember einmal so einen Brief an die NATO geschrieben, wo er darum gebeten hat, die sollen ihn einfach schriftlich geben, dass die Ukraine niemals NATO-Mitglied wird. Das hat ja die NATO nicht gemacht. Und mir kommt es eigentlich schon so vor, dass die NATO, also meine persönliche Meinung, so nicht ganz unglücklich ist über den Krieg, weil es erschießen sich halt hier Ostslawen und Westslawen und für das Pentagon sind das wahrscheinlich eh alles Kommunisten. Also mir glaubt nicht, dass die allzu unglücklich drüber sind. Aber wie siehst denn du das so, wenn man diese Entwicklung so sieht? Wie hätte sich denn jetzt Russland hier verhalten sollen? Ich kann es schon ein bisschen auch nachvollziehen, dass Putin vielleicht sagt, naja, wenn wir jetzt noch 5 Jahre warten, dann ist die Ukraine noch stärker, jetzt mal so gesagt. Ja, das könnte gut sein, dass dann die Ukraine noch stärker gewesen wäre. Selbstverständlich. Sie wurde ja, wie gesagt, seit 2014 natürlich auch mit westlicher Unterstützung extrem aufgerüstet. Es geht um die wirtschaftlichen Interessen Amerikas. Das bestreitet ja auch niemand. Und wie ich zur NATO stehe, ist natürlich auch völlig klar. Ich denke, da sind wir uns ja alle einig. Jeder Nationale hält von der NATO reichlich wenig. Und ich bin, das habe ich auch die Tage schon ein paar Mal geschrieben, schon vor etlichen Jahren. Ja, also gar keine AfD gab oder sonst irgendetwas, bin ich auf die Straße und habe viele Demonstrationen selber angemeldet unter dem Motto gegen amerikanische Öl- und Dollarinteressen, natürlich für einen Austritt aus der NATO, ist auch das, was die NPD immer zu Recht gefordert hat, genauso wie ein Austritt aus der EU. Das ist ja alles gar nicht die Frage. Man muss dann allerdings schon sich so ein bisschen die Gegenfrage stellen, auch gerade wo man jetzt die russische Aggression mal wieder sieht. Was würden wir denn eigentlich ohne NATO auch vielleicht gerade machen? Eine schlechte Idee, dass sich die europäischen Länder, gerade nach dem Motto nie wieder Bruderkrieg, irgendein militärisches Bündnis suchen. Das darf natürlich nicht unter amerikanischer Einflussnahme stehen. Aber da darf man sich auch nichts vormachen. Auch die Russen wollten sogar mal in die NATO. Das war mal unter Jelzin auch so eine Idee, um da halt die Amis rauszudrängen. Und auch die Russen haben ja eine eigene Art NATO. Sie haben ja auch Verbündete, ja, mit denen sie dann im Zweifelsfall zusammen losmarschieren. Generell, wie gesagt, was diese angebliche NATO-Osterweiterung anbelangt, ich finde halt, deswegen sage ich angeblich, weil das der Begriff schon so irreführend ist. Die NATO ist ja nur eine Organisation. Die NATO ist ja kein Land und kein Reich. Das ist eine Organisation eines Vertrags, des Nordatlantikvertrags. Und wenn wir vom Selbstbestimmungsrecht der Völker sprechen, das kann man an der Stelle nicht oft genug sagen, dann muss man natürlich anderen Ländern zugestehen, ihren eigenen Bündnispartner zu wählen. Völlig unabhängig, ob uns das passt oder einem Herrn Putin. Und da hatte auch kein Baker und kein Genscher jemals das Recht, diesbezüglich irgendwas vorzuschreiben. Deswegen gab es ja auch nie schriftliche Verträge. Und das Ganze, hat ja auch Gorbatschow im Übrigen selber gesagt, war auch nie Bestandteil von Diskussionen, geschweige denn von Vertragspunkten. Damals ging es um die sogenannte deutsche Wiedervereinigung und um den Abzug der Russen. Und da hat sich die NATO an alle Bestimmungen, die damals getroffen wurden, auch gehalten. Und ich darf auch daran erinnern, dass Putin selber des Öfteren, auch Lavrov und andere, sogar völlig damit einverstanden waren. Ja, hier im Mai 2002 in Sotschi hat er sogar wortwörtlich gesagt, das ist alles Sache der Ukrainer und NATO und die können da ruhig rein und so weiter. Gibt es sich auch belegt, dass man sogar noch heute auf der offiziellen Kreml-Seite nachlesen kann. Also für all die Putin-Fans, das ist jetzt nicht Deep State oder so, ja, können da selber nachlesen, dass auch die oberste Führung in Ruskau sich mehrfach dazu auch positiv ausgesprochen hat. Und grundsätzlich, wie gesagt, gehe ich nicht davon aus, dass sich Putin oder Lavrov wirklich nennenswert von der NATO bedroht fühlen. Das Einzige, wovor die sich bedroht fühlen, das ist, dass in Moskau so etwas passiert wie am Maidan, nämlich eine Revolution. Und sie fürchten um ihre eigene Macht und nicht darum, dass die NATO sie angreifen will, weil kein Land der Welt, auch nicht Amerika, will einen Atomkrieg mit Russland. Natürlich möchte Amerika seine wirtschaftlichen Interessen in Europa verteidigen. Deswegen gibt es da Stützpunkte und vieles mehr. Aber im Verhältnis auch lange nichts, was der russischen Seite gegenüber Bestand haben könnte, weil die Russen wesentlich mehr Atomwaffen besitzen, auch die wesentlich moderneren, auch gerade im U-Boot-Bereich und dergleichen. Und alleine was in Kaliningrad, dem heutigen, ja, also unserem Königsberg stationiert ist und dergleichen, über 6000 Atomwaffen, die von russischer Seite auf Europa gerichtet sind. Das ist eine Bedrohung, ja. Und darüber geht es mal zu sprechen und sich darauf zu konzentrieren. Das war dann Frage 1. Ja. Hast du denn an die zweite, ist die an Karl oder ist die allgemein? Oder? Also die zweite wäre eigentlich an beide, es wäre so ein bisschen eine grundsätzlichere Frage, aber es heißt ja, also der Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg, also sagen halt manche, Ukraine-Krieg ist nicht unser Krieg, sollen wir uns nicht einmischen und manche sagen, man soll halt schon was machen und ich denke ja, wenn beide sich mit der Ukraine-Thematik da befasst haben, dann bestimmt ein bisschen mit so ukrainischer Geschichte und mir würde es interessieren, wie seht ihr beide das denn, gibt es irgendwelche deutschen Bezüge zur Ukraine oder nicht, weil die Ukraine ist ja so als Staat, jetzt so wie man sie jetzt ein bisschen kennt, ja nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, halt durchs Deutsche Kaiserreich und kann man jetzt da als Deutscher sagen, naja, irgendwie haben wir ja trotzdem einen Bezug zur Ukraine, weil ungefähr in der Form, wie es halt jetzt ist, wurde sie ja gegründet oder kann man jetzt sagen, naja, gut, aber danach war es halt kommunistisch und jetzt war dann war es ein Russland-naher Staat und jetzt ist es eher westlich-naher Staat und da ist schon so viel dazwischen. Eigentlich gibt es da gar keine Beziehungen hin und Kaiserreich ist ja eh schon ewig her. Also wie seht ihr das so grundsätzlich vor der Geschichte her, deutsche Beziehungen zur Ukraine, gibt es da gar nichts oder gibt es irgendwie schon was, wo man sagt, naja, ein bisschen schon. Doch, natürlich gibt es deutsche Bezüge zur Ukraine. Die Geschichte mit dem Kaiserreich, die ist vollkommen richtig. Es ist natürlich interpretationsbedürftig, wie gewichtet man die einzelnen Fakten, wie gewichtet man das, was die Geschichte hergibt. Ich versuche es mal einfach ganz neutral zu sagen. Also man hat deutscherseits im Ersten Weltkrieg, in der zweiten Phase des Ersten Weltkriegs natürlich versucht, wie es die anderen Mächte auch gemacht haben, die anderen kriegführenden Mächte, sich beim Gegner Minderheitenprobleme zunutze zu machen und die möglichst gegen den Gegner zu instrumentalisieren. Und da ist man natürlich im Kaiserreich auch schon auf den Gedanken gekommen, man könnte sich dieser Ukrainer, die es ja gegeben hat, die ja irgendwie fassbar waren als russisches Minderheitenvolk, die hat man versucht eben zu instrumentalisieren. Und das Ganze ist dann nach dem Frieden von Brest-Litovsk manifest geworden. Der Frieden von Brest-Litovsk, der hat Russland sehr harsche Bedingungen auferlegt und die tatsächlich von Deutschland maßgeblich mitbegründete ukrainische Republik, die ist mehr oder weniger so als Erfüllungsgehilfe deutscher Kolonialinteressen im Osten ins Leben gerufen worden. Also es gibt tatsächlich erhebliche deutsche Beziehungen zur Ukraine. Man muss auch an die ganze Siedlungsthematik denken. Es gibt die Schwarzmeerdeutschen. Also das ist alles vorhanden. Man muss aber auf der anderen Seite auch sehen, dass das Jonglieren mit der ukrainischen Souveränität, mit der ukrainischen Staatlichkeit von Anfang an eine antirussische Spitze gehabt hat. Also im Kaiserreich waren es die Deutschen, die versucht haben, die Ukraine zu benutzen und gegen das Zarenreich in Stellung zu bringen. Nach dem Ersten Weltkrieg waren es die Polen, die den Ukrainern eingeredet haben, sie bräuchten unbedingt ihren eigenen Staat. Auch mit dem Hintergedanken, dass Polen als neue Großmacht, Stichwort Intermarium zwischen Ostsee und Schwarzem Meer, eine neue lokale Großmacht auf die Füße stellt. Da sollte die Ukraine mehr oder weniger der Juniorpartner dieses neuen polnischen Großreiches werden. Natürlich auch mit ganz starker antirussischer, antibolschewistischer Stoßrichtung. Und also soweit man es überblicken kann, immer wenn versucht worden ist, die Ukraine irgendwie auf eigene Füße zu stellen, dann war offensichtlich die Stoßrichtung eine antirussische, antisowjetische. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will, aber das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und das hätte alles nicht sein müssen. Also weder hätte man im Ersten Weltkrieg versuchen müssen, auf dieses ukrainische Ross zu setzen, um das Zarenreich zu schwächen, noch hätte man später irgendwie, noch hätte man nach 1994 auf der Staatlichkeit der nunmehr souveränen Ukraine rumhacken müssen, um sie wiederum gegen Russland in Stellung zu bringen. Aber man muss auch sehen, dieser Krieg, also selbst wenn man jetzt noch in Abrede stellen wollte oder bis zum Ausbruch des Krieges, wenn man diskutieren wollte, gibt es so etwas wie eine eigenständige ukrainische Nation, gibt es so etwas wie ein eigenständiges ukrainisches Volk. Also ich war bisher eher der Meinung, sollte man nicht allzu hoch hängen. Aber der Krieg, spätestens dieser Krieg, wird natürlich auf lange Zeit dazu beitragen, dass die Verbindungen erstmal vergiftet sind. Also da braucht man sich überhaupt keine Illusionen machen. Also wenn es vorher noch irgendwie Möglichkeiten gegeben hätte, die Ukraine wieder, was weiß ich, zurückzuführen in den russischen Staatsverband. Jetzt ist diese Gelegenheit nicht mehr gegeben, weil jetzt sind die Gräben so tief, das Klima ist so vergiftet, mit Sicherheit auf Generationen hinaus, dass man sich jetzt also solche Gedankenspielchen ersparen lassen kann. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ja, es gibt massive historische Verbindungen zwischen Deutschland und der Ukraine. Baldur! Ja. Auch wirklich, also jetzt ohne jeglichen Zynismus oder dergleichen, danke für den Beitrag, das war eine wichtige geschichtliche Anmerkung, wobei man natürlich auch sagen kann, dass Wien die ukrainischen Freiheitsbestrebungen natürlich auch als Gegengewicht zum polnischen Adel unterstützt hat. Richtig, richtig. Das ist auch klar. Und wir haben natürlich mit der Ukraine da auch geschichtliche Parallelen. Ja? 1871, dann haben sich die Ukraine halt auch aufgelehnt, halt eben gegen die zaristische Regierung und halt eben auch gegen diese Vorstellung vom dreieinigen russischen Volk, halt in Form ihrer Nationaldichter, Schewtschenko, Kostomarow und wie sie alle hießen. Und das war ja auch bei uns nicht viel anders. Und da haben wir, wie gesagt, viele Parallelen. Worauf ich nochmal aufmerksam machen möchte, ist, dass die Ukraine aber auch ethnisch betrachtet zu den Russen Unterschiede besitzt. Also da gibt es ganz andere Stammes- und Volksgruppen, die sich im Laufe der Zeit gebildet haben, schon lange vor den Kosaken. Aber das würde ich nochmal im anderen Beitrag ein bisschen erklären. Dann würde ich sagen, jeder kriegt jetzt noch das Schlussstatement. Wir haben ja wirklich teilweise über 500 Personen parallel drauf gehabt. Wie viel das dann insgesamt noch wird, sehe ich dann jetzt erst. Jetzt mal die Frage an dich als Moderator. Gib uns mal, moderiere mal ein klein wenig, was da so im Chat reingekommen ist, weil das sehen wir natürlich nicht. Versuche mal da so ein bisschen die Stimmung wiederzugeben oder Kernaussagen oder was. Was ist denn da so geäußert worden in den letzten 2 Stunden? Das willst du gar nicht wissen, denn es ist alles dabei. Von Alkoholproblemen einzelner Leute bis hin zu, warum jetzt eigentlich Baldur auch scheiße ist. Also ich habe hier alles nebenbei gelesen. Ich kann dir sagen, der Chat bleibt ja drinne. Also wenn du dir die 2 Stunden nochmal anschaust, kannst du alles nachlesen. Aber ich habe jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht das Bedürfnis, da die Highlights nochmal vorzulesen. Alles aber klar. Ich hatte Angst gehabt, dass ich hier keine Hater und Trolle vorfinde, weil ich möchte ja nicht beliebt sein. Also beliebt kommt ja von beliebig. Ja, will schon beliebig sein. Es zeugt ja sicherlich auch bei Karl in vielen Bereichen von Profil und Charakter, wenn man sich eben unbeliebt macht. Aber ich würde mir einfach eines wünschen, Karl, dass du beim Azov-Bataillon angefangen und auch bei vielen anderen Einheiten da auch bitte nicht alles in einen Topf wirfst. Ja, du weißt, es gibt einen militärischen Arm, es gibt einen politischen, das ist National Corps und dergleichen. Und du wie gesagt, mit deinen Anmerkungen wie Abschaum und dergleichen, triffst du schon Leute, die halt im Gegensatz zu uns nicht nur vielleicht mal auf einem Parteitag sitzen oder mal um die Ecke spazieren oder ein Flugblatt drucken, sondern die wirklich im Bombenhagel gerade stecken und mit ihrem eigenen Blut und teilweise sogar mit wenigeren Gliedmaßen als zuvor ihr Heimatland verteidigen. Also da sollte man wirklich, das ist meine einzige Bitte, die ich jetzt erstmal an dich habe, und das verstehst du sicherlich auch, da sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, vielleicht sollte ich auch bei der einen oder anderen Formulierung ein bisschen vorsichtiger sein. Die Kritik muss ich mir mitunter auch gefallen lassen. Aber gerade bei Soldaten, die auf ihrem Heimatland stehen, sollte man das besonders sein. Absolut akzeptiert, wobei ich sagen muss, ich bin ja nach wie vor, ich bin ja ein weltoffener, toleranter Mensch, und selbstverständlich bin ich auch künftig bestrebt, dazu zu lernen. Und es wird irgendwann die Geschichte dieses Krieges geschrieben werden, es wird dieser Krieg irgendwann vorbei sein. Selbstverständlich möchte ich auch die ukrainische Seite, soweit es mir da noch möglich sein wird, aus eigenem Erleben kennenlernen, weil ich normalerweise gerne beide Seiten aus eigener Anschauung zu mir sprechen lasse. Möchte. Also ich bin da ehrlich bestrebt nach wie vor aus historischen, aus meiner historischen Laufbahn und so, aber ich bin wirklich bestrebt, die Geschichte so zur Kenntnis zu nehmen, wie sie war. Und das werde ich auch künftig sein. Ich mache dir ein Angebot. Du hast, wie gesagt, warst immer auf so einer Liste Feind der Ukraine, und du weißt ja, ich war ja unter anderem in Kiew bei dem Kommandanten von Azov, und da habe ich eine schöne Widmung bekommen, die immer hinten da steht in dem Innenministerium, Freund der Ukraine. Und wenn du also vielleicht die Beschimpfung und etwas sein lassen könntest, dann würde ich mich halt nochmal dafür einsetzen, dass wir uns nochmal in Odessa treffen können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Odessa dann noch zumindest vom Territorium her ukrainisch ist. Vielleicht können wir uns darauf einigen, ja? Alles klar. Gut. Ja, das ist ja hier ein Friedensfest. Unfassbar. Ja, die Sendezeit ist jetzt auch vorbei. Jetzt können wir ja wieder kuscheln. Jetzt ist wieder Kuschelzeit, ja. Richtig schwul. Ich dachte, jetzt Hass und Gewalt und dann sowas. Ja, das war in der Dreiviertelstunde, wo du nicht da warst. Achso, okay. Zumindest teilweise. Ja, also ich würde jetzt bitten, nochmal schnell bloß ein kurzes Statement an alle Zuschauer, weil jetzt hier, ohne dass ihr gegenseitig nochmal irgendwas was Diskussionsfähiges gegenseitig irgendwie an den Kopf werft. Vielleicht Karl, Schlusswort 1, Boldo, Schlusswort 2, dann checken wir hier aus und dann haben wir gute 2 Stunden voll und das muss erstmal reichen. Also ich denke, das Wichtigste, was jeder mitnehmen kann, nicht nur nach dieser Diskussion, sondern nach der größeren Diskussion, die in unserem Land zurzeit herrscht, das ist, und das bestätigt sich ja nach 2 Jahren Corona-Irrsinn erst recht, benutze deinen eigenen Verstand. Prüfe das, was dir vorgesetzt wird, egal wer dir was vorsitzt, egal wer dir irgendwas unter die Nase reibt, prüfe es so weit als möglich, vertraue deinem eigenen Verstand, benutze deinen eigenen Verstand. Wir sind in den letzten 2 Jahren im Corona-Irrsinn in eine Art neues Mittelalter mit neuen Sekten, Religiositäten hineingeschlittert und sind Dogmen vorgesetzt worden, die nichts mit der medizinischen, mit der Realität, mit der wissenschaftlichen Evidenz zu tun gehabt haben. Umso wichtiger ist der Aufruf an die Aufklärung. Also ich selber war immer jemand, der gerne einem deutsch-romantischen Weltbild angehangen hat, aber in den letzten 2 Corona-Jahren habe ich den Wert der europäischen, der deutschen Aufklärung schätzen gelernt. Und das Wichtigste, was wir in solchen auch ideologisch bewegten Zeiten wie dem jetzigen mitnehmen können, das ist der Aufruf, den eigenen Verstand nicht nur im Gehirn zu tragen, physisch als 1,5 Kilo Gehirnmasse, sondern sich seiner auch zu bedienen, Dinge zu hinterfragen, möglichst viele Informationen zusammenzutragen und eins zusammenzuzählen. Das ist jenseits aller politischen Ausrichtung, ist das mein Appell hier ans Publikum, an die Teilnehmer in der Runde und als mein Schlusswort. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Baldur. Ich werde es sehr kurz machen. Ich fand die Schlussworte von Karl sehr angemessen und schön, deswegen brauche ich da gar nicht allzu viel zu ergänzen. Ich möchte einfach an der Stelle, weil in dem Beitrag ich wünsche dem ukrainischen Volk, dass ihre Nachkommen noch hunderte Jahre ihre Heldentaten in Liedern und Gedichten wiedergeben, angesichts eines Volkes, das unverzagt gegen einen weit überlegenen Gegner kämpft. Und ich wünsche uns, dass wir von diesem Daseinskampf, von diesem Existenzkampf, der sich gar nicht mal so weit von uns entfernt abspielt, einfach Kraft und Energie ziehen können, hier wieder etwas aufzubauen, wie gesagt, fernab von fremden Raummächten und fremden Träumereien, mit der Besinnung auf das eigene, und dass wir da einfach was mitnehmen können. Und ich denke, wir können eine Menge von anderen lernen. Ach, wunderschöne Schlussworte, Vendetta. Ist das ein romantischer Abend? Ich denke, ja. Voll, ziemlich gut. Ja, jetzt wenn du nicht zu spät gekommen wärst, wäre alles super. Ja. Aber ich habe natürlich, also erstmal danke natürlich an beide Teilnehmer für die Zeit, an alle 4 Millionen Zuschauer, die zugeguckt haben hier bei Fellner Live, mehr oder weniger. Es war ja doch am Schluss harmonischer als gedacht. Eins fehlt aber natürlich noch, denn wenn ihr, Vendetta, wer hätte eigentlich gedacht, dass wir uns jemals wieder auf YouTube sehen? Das stimmt, Das ja. muss man ja auch dazu sagen. Ja, Und herzlichen da, Glückwunsch auf alle. ja, bis zur dritten Löschung. Aller guten Dinge sind drei. Aber ich muss natürlich eines noch sagen: Wenn ihr uns helfen und unterstützen möchtet, muss ich natürlich, ich habe es ja auf so einem Button, deshalb vergesse ich es auch ab jetzt nie wieder, dürft ihr natürlich gerne euren GEZ-Beitrag umleiten. Wenn ihr solche Diskussionsrunden öfter sehen möchtet und auch vielen anderen Shit, den wir so produzieren, wir müssen ja die Woche sowieso nochmal ins Politik-Spezial und eigentlich müssen wir auch nochmal in die Live-Action. So, wenn es schon mal wieder geht, müssen wir mal sehen, wie wir das zeitlich unter einen Hut alles kriegen. Aber ansonsten danke ich natürlich allen für die Teilnahme und ganz wichtig, ich werde natürlich jetzt dann im Nachgang auch mal so eine Abstimmung machen im Telegram-Kanal bei uns. Was euch denn wie besser gefallen hat oder ob ihr sagt unentschieden oder wie auch immer, das ist natürlich nicht repräsentativ, wisst ihr Bescheid. Wenn es Ignaz Bär teilt, dann wird es eine relativ eindeutige Sache. Aber ich hoffe ja auf die Objektivität unserer Zuschauer. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir heute hier einen richtig schönen Abend. Danke nochmal an alle, die dabei waren. Und ja, ich hoffe, man sieht sich demnächst mal wieder. Ansonsten würde ich uns jetzt ausblenden. Vendetta, hast du noch was zum Raushauen? Nee, nichts mehr. Sorry fürs zu spät kommen. Ja gut, das ist ja passiert, nicht so schlimm. Ansonsten, wie gesagt, allen, die da waren, dabei waren oder das im Nachgang gucken, eine wunderschöne Zeit, je nachdem, wie es unter den aktuellen Umständen eben möglich ist. 1000 Herzis gehen raus, bis demnächst und man sieht sich. Euch einen guten Servus. Tschüss.